kiss the game goodbye. Music make these drugs. Champ is here. Oh, kiss a deaf motherfucker. Right. Spitzenende war, oder? Genau. Motherfuck. Wir haben heute Kinder, wir haben jetzt quasi praktisch keine Zeit. Wir müssen hier mal gleich mal schnell Alarm machen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Sag mal, Kinder, so eine schöne Telefonnummer und jetzt ruft praktisch keiner an, nur weil Fußball ist? Das ist doch scheiße. Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Nur Mädchen rufen jetzt an? Nein. So wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. 0331 für Potsdam 70 97 110. Jetzt will ich denn, wie der andere Polizei. Das ist natürlich Mist. Genau, das ist natürlich das Problem. Ich wollte so schön, ich dachte, Kinder, das ist doch eine einmalige Gelegenheit. Wir haben da eine halbe Stunde, knappe halbe Stunde Zeit, dass ihr mal hier schön Sportreportagen macht, oder? Ich habe vorhin im Auto gesessen, habe bei Inforadio schön das Spiel gehört. Das 1:0 verfließt. Tor! Dann war Halbzeit und dann haben sie das nochmal wiederholt. Das fand ich total genial, im Radio ein Tor zu wiederholen. So, wir wiederholen nochmal das Tor und dann hörte man Tor! Und ich war froh, dass sie es nicht in Zeitlupe gemacht haben. Wer von euch jetzt gewissermaßen sich zutraut, hier eine schöne Fußballrippe, ich würde sehr, also praktisch so eine Konferenzschaltung machen. Wer scheiße redet, labert, fliegt gleich raus. Aber wer jetzt für Leute, die im Auto sitzen, Fritz hören und durchaus Fußball interessiert sind, gerne das Spiel hier verfolgen wollte, wer euch sich von euch zutraut, hier mal wirklich ein Kommentatorenteam zu bilden, der sollte, naja, das ist wirklich das Problem. Warum rufen wir heute nur Mädchen an oder wie funktioniert das? Der sollte jetzt praktisch gut, ich höre gerade. But now time. Warte, ich rufe die Telefonzentrale an. Fußballreporter. Hängt dein Telefon. Kinder, ran jetzt. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Und aber schnell, zielsicher. Was ruckeln die da rum im Strafraum? Was machen die da? Ist das ein Ringkampf? Hallo, wer bist denn du? Hey, ich bin Robin. Ich gucke gerade auf Fußball. Ja, würdest du dir zutrauen, eine richtig, eine schnell gesprochene, sprachlich interessante, präzise, namenssichere Aktion beschreiben können, eine Fußballreportage hier zu machen? Naja, meinst du nicht im Team vielleicht mit noch einem? Ja, machen wir noch einen. Wer ist denn der andere hier? Ach, schön, jetzt Markus. Ja, du würdest Fußballreportage machen hier? Ja. Kinder, wir machen so Konferenzschaltung. Immer wenn einer nicht mehr kann, winkt er ab oder ich winke ab und nehme den nächsten drin, okay? Okay. So, dann geht's los. Na, jetzt mal aber ran, Kinder. Und da der Ball voll rein. Ach Mensch, voll rein, das ist doch blöde gesagt. Weiter, jetzt mal hier der andere schnell übernehmen, wenn er merkt, dass er eh nur wieder Scheiße redet. Oh. Mann. Und da rennt die Vollen da nach vorne, oh, das. So, wer ist denn hier der andere Fußballreporter? Hallo? Ja, bist du Fußballreporter? Kinder, jetzt mach doch Tempo, die Zeit läuft doch weg. Ich bin doch kein Fußballreporter. Ja, ah, na, dann kann ich ohne dafür. Wir brauchen jetzt Fußballreporter. Was heißt leider Ecke? Für wen denn? Na, für Holland. Na, musst du doch sagen. Aber hallo, wer ist denn der andere da? Hier ist Toni. Toni, bist du Fußballreporter jetzt? Ja. Ihr müsst schnell sprechen, im Radio wird das zack, zack, zack, zack. Ja, ja, ist ja nur Ecke, deswegen passiert. Naja, nicht Ecke, man muss da beschreiben, wo wer steht, dass ja, irgendwie das Geburtstagskind hin und her. Genau, welche Ecke? Kommt rein. Ah, ja, kommt rein. Wer war dran mit dem Kopf? Kahn hat abgewehrt, genau, spitze. Mann, Kinder, seid ihr lahme Fußballreporter. Dann mach ich das. Ich meine, ich hab keine Ahnung vom Fußball, aber so ich das mache, ist doch auch scheiße. Es ist Abstoß. Ja, erstmal Langeweile wieder. Ach so, also nee, so funktioniert das nicht. Hallo, wer ist denn da? Hans. Bist du jetzt ein Fußballreporter? Ja. Ich brauche mal hier ein neues Team. Hallo, wer ist denn auf der anderen Leitung? Hallo? Ach, raus hier. Hallo, ist da noch ein Fußballreporter? Na, ich bin's. Wer bist denn du? Ist mir doch egal. Wer bist denn du? Markus und Hans? Yeah. So, Kinder, jetzt macht mir eine ordentliche Fußballreportage. Jetzt könnt ihr doch einen Stefan Raab hier rauslassen. Nein. Wollt immer alle irgendwie ein Tattoo auf dem Hintern, aber dann nicht reden können, wenn Fußball ist. Ran jetzt. Na, jetzt ist eine Auswechslung findet statt. Kann denn nicht keiner von euch sagen? Kinder, ich schalte gleich um auf Inforadio. Das ist ein Jugendsender. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 50 plus oder was? Bin ich hier der einzige halbwegs noch nicht senile? Jo. Ja, Kinder, das wird hier nichts mit euch. Hallo, wen haben wir denn hier? Oh Gott, hallo, wer ist denn da? Hier ist Daniel. Daniel, bist du Fußballreporter? Ja, ich gucke. Gut, warte mal, wer ist denn der andere hier? Ah, ja, wieder Pokémon-Karten-Sammler. Aber hier ist gerade und da Deutschland zum Angriff. Und Ballack wurde gefoult. Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, du sollst jetzt hier nicht so rumprollen, sondern eine nüchterne Fußballbeschreibung machen. Wer ist denn der andere? Ja, Toni. Toni, warst du nicht eben schon mal drin und hast nichts gesagt? Ja, ich hab doch gesagt. Naja, jetzt aber ran hier. Ja, okay. Ihr müsst aber den Ton von eurem Fernseher da ausmachen, sonst können wir gleich den Fernsehton hochziehen. Dann müsst ihr ja nichts mehr machen. Ja, das ist gerade Freistoß. Kick mal, Ballack hält schön Händchen. Seht ihr das nicht? Ja, und Tante Käthe zeigt hoch. Und Schwung. Ach, schon jemanden. Und Ballack und... Ach, aber daneben. War das knapp. Mensch, Kinder. Und jetzt aber reden. Es kommt Abstoß. Oh, Kurani wurde aber schwer getroffen. Der liegt auf dem Boden und kullert sich. Schmerz. Stimmt aber, Kurani kullert sich auf dem Rasen, muss man sagen. Genau. Das hat bestimmt wehgetan. Ach, Kurani hat total Kopfschmerzen, wenn man den der Haltung seiner Arme trauen darf. Und jetzt ist Holland. Ja, aber der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Genau, über den rechten Flügel, oder? Ist es der rechte oder der linke? Ist schon der rechte, wa? Der rechte. Genau. Jetzt wieder in die Mitte zurück, der Ball in Mittellinienhöhe, schwupp, jetzt auf dem linken und Flügel, genau. Aber die deutsche Abwehr steht, oder? Mein lieber Scholli. Und da kommt die aber immerhin, Rinn in den engen 5-Meter-Raum, kann man praktisch sagen. Ehrlich? Ach, da, und der ist hingefallen! Oh, und Ballverlust. Und Ballverlust. Abgewehrt. Und schwupp, von wem denn? Könnt ihr nicht sagen, von wem? Nee, hab ich nicht erkannt. Habt ihr die auf Frings am Ball? Olle Frings, der hat da vorhin ein Tor geschossen. Ja, genau. Was macht denn der da hinten? Der soll da vorne sein, dass er schön ein Tor schießt. Kurani winkt, er ist wieder gesund, genau. Clever. Auf der rechten Seite. Oh, fast alleine, oder? Jetzt muss er den bloß austricksen und mal schießen. Schießt, aber, ach, Ecke. Aber Ecke ist auch schön. Vielleicht gibt's, vielleicht macht Kurani einen schönen Köpfer. Ja. Ja. Köpper. Hoffen wir's mal. Wie groß ist er denn, Kurani? Das hat wehgetan. Oh, voll ins Gesicht. Das war in der Wiederholung, genau. Darum hat er Kopfschmerzen gehabt, was natürlich kein Wunder ist, wenn man so einen kräftigen Tritt in die Birne kriegt. Mein lieber Scholli. Und Schutzlack. Und Der war aber auch ein bisschen schlaff, der Ball, wa? Ja, aber guter Versuch. So ein Aufsetzer und dann aber schön gefangen. Das war praktisch wie Völkerball eigentlich jetzt. War nicht Fußball. Abwehr wieder durchstoßen. Genau. Perfekt. Und jetzt aber Ball wieder in deutschem Besitze. Ja, über hinten kommen sie jetzt, oder? Nein, noch nicht, über der, immer noch in der eigenen Hälfte, wollen wir uns mal nichts sagen. Und da ist schon wieder Schweindings hin. Genau. Schweini. Und immer noch Schweinsteiger. Ah. Ah, und ganz knapp. Aber dass Tante Käthe den jungen Menschen eine Chance gibt, ist doch schön, oder? Ja. Ja. Ja. Und dass ich hier den jungen Menschen eine Chance gebe. Und Schweinsteiger. War, oder bin ich nicht der Rudi Völler des Radios? Ja, weiter geht's. Ja, was denn? Was machen die denn da jetzt? Wie soll er den Ball nach vorne? Oh Gott. Und schön, dass hier Boots, das Kind tritt den Ball weit nach vorne vor eine holländische Brust, allerdings muss man sagen. Die schwache holländische Brust. Naja, so schwach war die nicht. Die hat ja dann den deutschen Geburtstagsball und au. Aber warum, Kinder, ihr seid die Fußballreporter, ich kann aussagen, ihr müsst sagen, was da eben war. Ein schöner Fallrückzieherball. Träumt ein bisschen in der Luft herum. Ach, Kinder, ihr seid mal nicht sauer, weil ich suche mir mal... Über die rechte Seite geht Holland und ein weiter Pass nach vorne, aber abgewehrt. Und nochmal Holland. Deutsche Tor. Da, Mensch, wenn man jetzt... Kein Schuss. Wenn jetzt die Augen zumacht, dann sieht man aber nicht viel bei euren Beschreibungen. Holland über die Mitte wieder. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097. Jetzt haben sie Ballack gefoult. Oh, das gibt eine gelbe. Ja. Oder? Aber für wen, müsst ihr jetzt gleich mal sagen? Für den ohne Haare. Ich hab gar nicht gesehen, was er gemacht hat. Der Mann ohne Haare. Das war aber böse. Oh, die Strümpfe, die weißen Strümpfe vom Ballack sind sowieso schon ganz grün. Von dem orangen Glatzkopf. Oh, und die gehen so schlecht raus, und diese Grasflecken. Für den holländischen Glatzkopf. Für den holländischen, genau. Ja, für Jaap Stam. Jaap Stam. Und jetzt gibt es so. Freistoß natürlich. Oh, Ballack schießt jetzt ein Tor. Ja, das nee, nee, Mandel, ist zu weit. 29,3 Meter. Das ist ja ein schönes Stück. 29,3 Meter, echt? Ja. Haben die dem angezeigt da ja. Am Fußballfernsehen? Ja. Kick mal einer an, du. Auf jeden Fall. Ja, wie jeder nicht nur bei. Sag mal, jetzt stehen die da alle rum. Die sollen ein bisschen Action machen. Was ist denn da los? Nee, Hamann. Oh, ah, das war aber wirklich knapp. Aber der Rasen schön gemustert, oder? Das muss man ja auch mal sagen. Ja, schön gemäht von dem. Ja, schön dunkelgrün, hellgrün Streifen, dass man ungefähr immer die Entfernung prima schätzen kann. Wie weit, wie breit ist denn so ein Rasenstreifen da? Ist das eigentlich normiert? Wie ist wieder Kinder, wa? Sag mal, sind denn hier, ach, Kinder, sag mal, aber warum ist denn hier so eine schwache Fußballbegeisterung? Und da, oh, jetzt auswechseln. So, wer jetzt mal hier, ich ziehe euch mal hier nochmal runter. Also wer irgendwie die Chance haben will, mal hier als Fußballreporter tätig zu werden, der kann jetzt hier mal genau die Telefonnummer anrufen und wird dann rinne schalten. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ei, jetzt ist es ja wieder eng auf unserer Seite. Durcheinander und der Schuss auf. So, Kinder, ich schmeiß euch mal raus und nehme mal hier eine neue Team, ja? Okay, nicht böse sein. Hallo, wer ist denn da? Fick dich. Kirin im Block. Oh Gott, voll die Kinderfraktion jetzt wieder. Mann, Kinder, ihr könnt doch, macht mal hier auf Arte da das Toastbrot, kickt euch das an, dann habt ihr Ruhe. Hallo? Ja. Seid da runter? Ja? Können wir uns nicht über Kaczynski unterhalten? Nein, machen wir später. Mensch, jetzt muss doch mal hier Fußball reportiert werden. Hallo, bist du Fußball? Hallo, wer bist denn du? Der Daniel. Und ihr macht jetzt hier eine ordentliche Fußballreportage? Ja, das wird schon. Kinder, eine Viertelstunde ist noch. Das Geburtstagskind kaut so rum. Und Kahn macht erstmal den Abstoß. Ja. Erstmal weit, die holländische Hälfte. Kinder, eure Sprache muss blumiger werden. Wieso blumiger? Na, wo ist er denn hier? Naja, weil das zu trocken ist mir das ein bisschen. Soll ich höher reden oder tiefer? Nicht höher oder tiefer, sondern ich bin blumiger. Ich bin so blumig. Ach Mensch, jetzt mal hier richtig Fußballreporter ran. Ein bisschen Nachwuchs hier. Hallo? Hallo? Ja, bist du Fußballreporter? Ich bin Fußballreporter. Fühlst du dich echt berufen dazu? Ich bin berufen dazu, natürlich. Naja gut, dann wollen wir mal hier, ich stell dir mal noch einen dazu. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Ja, bist du auch Fußballreporter? Ja, auf jeden Fall. Bist du sicher? Ja. Na los, dann reportiert mal hier, Bede. Okay. Also, Deutschen im Ballbesitz, so sieht's aus. Und jetzt ist auch Ball im Aus. Ja, für wen denn? Nee, jetzt hat Holland den Ball. Genau, Einwurf. Aber von hinten. Ja. Ganz spannend. Die passen. Sag mal, Kinder, selbst wenn es nicht spannend ist, ihr müsstet doch spannend machen. Und kommentieren jetzt hier zwei? Kommentieren zwei. Alles klar. Vielleicht könnt ihr mal aufeinander hören, dass einer, wenn der eine gerade eine Pause macht, der andere einsetzt und gewissermaßen den Satz fortführt. Okay, dann mache ich das. So wie die zwei Profis machen. Dann kommentiere ich. Okay. Alles klar? Ja. Okay. So, jetzt aber mal ran hier. Wer ist jetzt nur im Ballbesitz? Wissen wir jetzt gerade nicht. Nee, aber die Holländer, die okay, Fans kicken ein bisschen sehen scheiße aus. Die Deutschen über die rechte Seite. Einwurf, aber Ballack wurde gefoult. Ist da die linke Seite. Ja, okay, die linke. Sag mal, das war links. Okay, Ballack wurde gefoult. Jetzt gibt's Freistoß. Wie sehen denn unsere eigentlich aus? Wie sind die denn angezogen? Die Weißen. Bist du sicher? Ja, 100%. Bist du sicher, dass sie da nicht diese hübschen rosa Leibchen haben? Nee, die rosa sind ja nicht hier, das ist orange. Oranje heißt das! Ja, Oranje. Weiß ich selber, dass das orange ist, aber mit orange hätte ich dir alles verraten, darum musste ich rosa sagen. Ach so, okay. Kinder, das ist blumige Sprache. Wir sind hier bei... Der eine gewisse Rätselhaftigkeit eigen ist. Schon okay. Wieder Ballack ballert da rum, aber ballert nach hinten, Ballack. Jetzt über die Außenseite, über die linke Außenseite. Lahm. Ja, Lahm. Ja, nicht so wie sein Name. Schweinsteiger, Der Ball kommt aber der Ball ist noch nicht geklärt. Ecke für Deutschland, würde ich sagen. Nein, doch nicht. Nein, Abstoß. Okay, jetzt bist du wieder dran. Ja, okay, jetzt kommt gleich der Abstoß. Mensch, die soll man da hinten nicht lachen. Okay, haltet jetzt alle. Kurani hat ja keine Kopfschmerzen mehr. Jedenfalls sieht er die so aus. So, Kopfball von den Holländern und die dribbeln vor. Auf jeden Fall sind die jetzt in unserer Hälfte. Dauer. In unserer Hälfte, oder? Aber Lahm ist wieder am Ball. Aber Lahm. Novotny. Ballack. Oh, Ballack am Ball. Schön geklappt. Nomen non est omen, ja, bei Lahm. Oh, Schweindings da. Schweinsteigerin. Und es gibt Koran, aber er geht vorbei. Aber er Ballverlust, Ballverlust. Aber die Deutschen werden es schaffen. Oh, jetzt kann man den Film vom Schirm. Ja, aber ob man sich jetzt hier vom... Wie steht's denn eigentlich? Oder auch nicht. Für Deutschland. In der wievielten Minute? In der wievielten? 78. Genau. Nee, gleich fängt die 79. an. 78 sind um, jetzt fängt die 79. an. Wir müssen präzise sein. Mein lieber Scholli. Hier nochmal das 1:0. Genau. Ein super Tor. Schwupp. Voll. Einfach spektakulär. Aber leider nur im Replay. Wir würden gerne das 2:0 sehen. Schöne Sache. Und die deutschen Fans. Oh, die schwitzen. Ja. Der eine wollte gerade sein Deo nachlegen. Da hätte er. Ging raus. Fabian Ernst, kommt rein. Von wo ist denn Fabian Ernst? Könnt ihr nicht auf den Heimat... Werder Bremen. Von, ach, Bremen. Ist ja deutscher Meister praktisch. So dringend klatschen, alle. Jetzt kommt der deutsche Meister aufs Feld. Wie bitte? Jetzt kommt der deutsche Meister aufs Feld gleich, ja. Oder? Ach, ist schon. Ja, ist jetzt der. Ah, Frings ruht sich schon aus, aber hat ein Tor geschossen. Und wird schön umärmelt von Olle Klose. Der darf ja nicht mehr spielen, wa? Gibt's ja nicht. Weil der immer nur vorne rumsteht und nichts passiert. Oh, Van der Sar. So, jetzt Horvath rennt raus. Und was macht er? Du bist dran. Oh, ganz spektakulär nach vorne geschossen. Bin dann ein bisschen motivierter, ein bisschen energischer. Oh, Einwurf für die Niederländer. Ein bisschen lebendiger. So, jetzt sind die im Vormarsch. Mensch, das ist hier ein Totenradio. Horrido. Ein bisschen deutscher Enthusiasmus. Ich werde mal, glaube ich, Musik drunter legen, oder? Nee. Um eure Reportage hier ein bisschen zu verlebendigen. Na, dann schmeiß mal raus, dann mag ich das ja alleine. So, gibt's denn? Ja, ich schmeiß dir mal. Hallo, ich schmeiß dich mal raus. Du bist so schlaff. Du bist echt, du bist so wie Lahm heißt. Aber der ist es nicht. Oh, oh, das Geburtstagskind hat einen Ball geschenkt bekommen. Ja, Kahn mit einem Einwurf auf Schweinsteiger. Schweinsteiger über die rechte Seite diesmal. Aber die Holländer klären wieder. Und die Holländer leider wieder mal. Die reinste Kläranlage, die heute holländische Mannschaft, oder? Wie bitte? Naja, nee, schon gut. Das war der Versuch eines Wortspiels. Das bietet sich immer an bei Fußballreportagen. Wortspiele. Ach so, ja. Verstehst du, Lahm habe ich ja schon untergebracht. Okay. Ja. Musst du jetzt selber ins Einfallen lassen. Aber Ballack ballert zum Beispiel. Aber habe ich auch schon gemacht. Ja, der war auch nicht so gut. Naja, natürlich. Ja, okay. Naja, so gut nicht, aber immerhin besser als Janisch. Oder besser als das, was von dir kommt. Naja. So, ich schalte dir mal hier nochmal eben dazu. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ich rede in den Sack. Ach ja, Gott. Was? Ja, hallo, ich bin... Mein lieber Scholli! Oh nein! Oh, der Holländer. Sein. Der holländische Fanblock jubelt. Orangen, schwulen Dinger, also das ist... Gleich raus hier. Hallo? Deutsche Telekom, Karzer. Ja, ja, ja. Hallo, wer ist denn da? Das gibt es nicht. Ein Gegentor für die... Genau, hallo, wer ist denn da drüben noch? Kiri in den Sack. Oh Mann, diese Pokémon-Kartensammler. Hallo? Ja, eine Flanke und ein schönes Tor, muss ich auch dazu sagen. Ja. Hallo, ist da ein Mädchen auf der anderen Seite? Hier. Ja? Nein. Aber willst du mich verarschen, du Bastard? Oh, und da... Oh, oh, oh, oh. Der hat ja komplizierte Schimpfworte. Los, du, Halleluja. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin's wieder. Ja, rennen denn jetzt mal. Fanny Soroy, wunderschön mit einem Sessel durch eine Flanke von Kokü. Kinder, ihr müsst ein bisschen aufeinander hören. Okay. Auf wen muss ich hören? Na, auf den anderen. Da ist noch einer drin. Noch einer, schon wieder. Ja, ihr könnt euch auch schön unterhalten. Das war eine feine Aktion, nicht wahr, Werner? Kann man sagen? Ja, sagt Werner, das war eine feine Aktion. Feine Aktion, Werner. Aber die Deutschen hier müssen genau die Seite über Lahm. Lahm zurück auf Nowotny. Nowotny mit einem weiten Ball. Aber Stamm klärt schön. Nein, Schweinsteiger im Ballbesitz. Schweinsteiger drübelt ein bisschen, jongliert. Aber der Ball ist wieder bei Friedrich. Friedrich geht über die Seite, über die rechte Seite. Aber Friedrich versucht es alleine. Warum spielt er nicht ab? Ein Solo, er verteilt den Ball. Nein, doch noch nicht. Friedrich. Pass auf Ballack, aber ah. Ballack, viel Pass. Oh nein, Stamm klärt den Ball. Oh nein, ist gut gesagt. Aus dem Holländer. Mein lieber Scholli, noch 8 Minuten bis Buffalo. 8 Minuten noch, die werden genau bestimmt heiß. Und so ein Schweinespiel habe ich lange erlebt. Ganz easy. Warte, ist wieso denn Schweinespiel? Oh, da. Spannendes Spiel. Die verreisen, die verreisen. Sag mal, habt ihr da den Fußball-Fernsehton an oder hab ich den an? Ne, ihr habt den an. Ich hab nicht an, ja. Genau, macht den mal schön aus, der stört. Nein, dann wollt ihr eine schöne klassische Radioreportage hören. Jetzt die Deutschen im Angriff. Kick mal, schon wieder Schweinsteiger zu Ballack. Ballack. Aber Arm. Der lässt den Ball liegen. Arm zurück. Oh, jetzt wird das Spiel aber auch lang. Aber ich glaube, es wird wieder besser. Eine Rumknödel leider. Oh, da ist wieder einer hingefallen. Oh, da ist aber einer hingefallen. Oh mein Gott. Lahm, schwer gefallen. Und da geht es ins Replay. Oh, ganz böse. Wer ist denn da hingefallen? Wer war denn das? Lahm. Lahm? Wurde gefoult von der Meide. Ah. Da war zu lahm. Wird das wieder ein Tor, wie das 1-0 für Deutschland? Schweinsteiger schießt. Flanke. Nein. Oh. Wird daneben geschossen. Muss man mal sagen. Schlecht. Ah. Da schon runter. Der hat das gemacht. Jetzt sehen wir nochmal das tolle Holländer. Ach, mit einem Seifertier. Schön gemacht, aber nicht verdient. Ah, und das am Geburtstag, oder? An seinem Geburtstag. Ah, genau. Oliver Kahn, das 1-1, den Ausgleich quasi. Okay, jetzt ist wieder eine Plane. Abgefangen von den Deutschen. Ach, dass ich nicht zu knabbern hier habe. Lahm, fault, nein, doch noch nicht. Der Ball ist und jetzt pfeift er ganz unverständlich. Das gibt es. Oh Mann. Mein lieber Scholli, ja. Ist das eine Spannung hier. Kriegen Sie nicht noch ein Gegentor. Horrido. Das war überhaupt kein Foul, das gibt's doch gar nicht. Ohne Faxen hier. Was soll das noch werden? Na, wer ist er denn? Fabian Ernst. Das ist doch... Das kann's nie sein. Kinder. Nein, ich bin der Meinung, es war eine große Fehlentscheidung, Kevin Kurani rauszunehmen. Ja. Aber obwohl er ist gelb vorbestraft. Der ist fertig. Nein. Ne, der hat doch vorhin schon Kopfschmerzen gehabt. Nee. Genau, jetzt Freistoß für die Holländer, oder? Hoffentlich hält Olli. Oh, Rido. Schwupp, tritt er gleich gegen den Ball. Oh, da möchte man der Ball nicht sein. Das wird spannend. Aber wilde Frisur, war Ole Ballack. Hi. Abgefälscht in der Mauer. Warte, hebst du eine Ecke, oder? Eckstoß. Genau. Die Situation ist noch nicht bereinigt. Wer wird antreten? Ich glaube, Overmars schießt die Ecken von links. Ich glaube, das wird 1-1 endet. Und die Ecke wird getreten. Bei wem ist denn alles der Fernseher so laut an? Ich werde gleich verrückt. Oh Mann. Und Oliver Kahn, Oliver Kahn. Klasse. Ja, klasse Aktion. Werner macht den Fernseher leise. Nee, denn. Genau, Werner macht meinen Fernseher leise. Aber Oliver Kahn. Oliver Kahn hat. Der Torhüter fängt ihn sicher. Sag mal, jetzt spielt sich das da alles aber bei Oliver vor Oliver Kahn ab, die ganze Zeit schon, oder? Parade. Nicht schön. Nicht. Jetzt sind sie deprimiert ein bisschen. Unsere Jungs. Parade. Ah, Mann, die Deutschen bringen vorne nicht so zustande, aber es ist schon die 85. Minute. Jeder dachte, die Deutschen verlieren, doch es ist zu einem glücklichen 1-1 gekommen. Obwohl die Deutschen es auch hätten reißen können. Sie lagen ja schließlich über die Hälfte des Spiels mit 1-0 vorne. Aber die Deutschen wieder mit einem Angriff. Ein weiter Ball über das Mittelfeld. Freddy Bovic auf Ballack. Ballack, Schweinsteiger rennt. Schweinsteiger hat den Ball. Aber Schweinsteiger hat angehalten. Was macht er? Oh, Schweinsteiger versucht es alleine. Schweinsteiger, auf Ballack zurück. Ballack, warum pflanzen Sie sich auf Passen? Nein, Pass durch einen Fehlpass, das darf nicht wahr sein. Eine schwere, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Warum kommt nicht Podolski? Nein, dann bringen Sie den Bobic. Eine Fehlentscheidung von Rudi Völler, würde ich sagen. Warum denn Bobic? Ja, Freddy Bobic ist mittlerweile drauf. Und warum? Ach so. Ja, Kurani kam raus. Ich glaube, genau. Der vorbestraft war. Verneulung. Eieiei. Durch einen Fehlpass. Gut geklärt. Kinder. Holland. Oh Mann, versucht die Abwehr zu dirigieren. Aber es ist nicht mehr lange, war? Noch 5 Minuten vielleicht. Jetzt wissen sie nicht einwerfen soll. Doch, es wirft Cookie. Mann. Das Spiel wird ständig unterbrochen. Sowas wollen wir nicht sehen. Wir wollen klasse Fußball sehen. Genau. Einwurf in den Strafraum. Doch, die Deutschen mit einem Kopfball haben sie ihn rausgekriegt. Oh, da wäre ich gewesen. Freddy Bobic, aber er lässt sich fallen. Dumm, dumm, dumm. Dann zurückfahren zu Van der Sar, der Torwart. Was wird er machen? Dumm, er dumm, dumm, hin. Genau. Dumm, dumm, dumm, ja, dumm. Ja. Dumm. Dumm, dumm, dumm, dumm. Oh, das dumm. Läuft gerade dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Oh, dumm, dumm, dumm, dumm. Oh, dumm. Und gleich beginnt die 88. Minute. Oh, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Die 89. Minute. Dumm, dumm, dumm, dumm. Oh, dumm, dumm, dumm, dumm. 1-1. Oh, dumm, dumm, dumm, dumm. Und Ecke. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Für die Holländer, oder? Ei, ei, ei, die machen sich jetzt aber gemütlich auf unserer Seite, sag mal. Haben die Kinder zu Hause, oder was? Ich bin zu Hause. Die haben nur ihre eigene Hälfte. Nein, ich meine die Holländer. Warum müssen die da immer da drüben bei uns rum rumstehen? Da sind doch... Und da hat er ihn. Und hat aufgefangen. Schön. Ja, hätte er mal vorhin machen sollen, als sie direkt aufs Tor geschossen haben. Mensch, Meier. Ja, nochmal die Wiederholung. Ja, jetzt... Na, den hätte ich dir auch gefangen. Na, den hätte ich dir auch gefangen, oder? Ja, ja, ja, mein ja, hab ich gemacht. Da wollen wir uns mal nichts vormachen. Nee. Das war nicht jetzt keine Meisterleistung. Schweinsteiger! Das war die letzte Chance. Naja. Von Van der Sar vorbei. Oh, eine klasse Chance für Schweinsteiger. Doch, es beginnt gleich die 89. Minute. Hier nochmal die Wiederholung. Die Wiederholung. Oh, Mann, die hört man doch nicht im Radio. 1,5 Meter vielleicht. Ah, schwierige Entscheidung. Aber Abstoß. Ja, Werner. Ach, Schweinsteiger, der Einsteiger. Nicht schlecht, oder? So, die Holländer im Angriff. Genau. Die Stürme nach vorne. Aber abgeblockt von Schweinsteiger. Genau, Schweinsteiger. Gut. Er geht nach vorne. Der ackert der aber, du. Wem auch immer. Rechts ist. Bobic zieht nach hinten auf Ballack. Ballack. Und jetzt spielt er auf Bauch. Außen rennt Lahm. Und auf den linken Flügel. Lahm. Lahm, immer noch Lahm, Lahm. Lahm schießt auf vorbei, vorbei. Schade, schade, schade. Stimmt, dumm, ein bisschen dumm, weit weg und ein bisschen vorbei, vorbei, wa? Ja. Ja, das kann man sagen. Es bricht gleich die 90. Minute und damit die Nachspielzeit an. Das sieht sogar der Laie, dass es durchaus direkt daneben geschossen war. Oh, jetzt nochmal ein für die Niederländer und ein Deutscher, Nowotny. Nowotny wurde aber gefoult, würde ich sagen. Was jetzt? Was entscheidet sich der Schiedsrichter? Oh, jetzt ist die reguläre Spielzeit um. Wollen wir uns mal nichts vormachen. Reicht es für die Niederlande? Zeigen die jetzt an, wie viel Nachspielzeit ist? Oh ja, unterdrückt von Novotny wurde der Verneuerung. Und Rudin. Eieiei, der ist ja so viel riecht. Der regt sich auf. Ja. Mein lieber Scholli. Warum hat denn er sich jetzt so viel riecht? Ja, hat gerade weil er einen Freistoß gibt. Ach so, weil der einen Freistoß gibt, der Schiedsrichter. Weil war ach stimmt, für die Holländer. Eieiei. Verneuerung tritt an. Ein 26. Ja, und gelbe Karte für Ballack und er dreht genau. Durch. Und Kahn kontrolliert die Fugen der jetzt Mauer. Der Schiedsrichter. Oh, jetzt gibt's Kloppe. Nee, doch nicht. Gleich oh. Gegen die Fäuste Ballack mit der Unglücksnummer 13 ist aber ganz so viel Richt, oder? Verneuerung tritt an. Die Mauer. Nein, die Mauer muss stehen bleiben. Genau, nehmt schön und eure Hände kriegt. Runter da. Okay, Hände von Sack. Nee, ihr dann, ja, da machen die ja schon von, ja. Schuss, oh, voll in die Mauer, oh, oh, oh. Und Schweinsteiger. Oh, ah, nee. Und gleich wird es zur Flanke kommen. Flanke. Und, nein, der Ball ist oh, geklärt. Er ist aus, er ist aus. Das darf nicht wahr sein, für Oliver das darf nicht wahr sein. Oh, Mann. Mein lieber Scholli. Er hat eine schöne Frisur. Muss man mal heißen, sieht die aus. Wollen wir sagen, da wird, passiert nicht mehr, Fille, wa? 1-1 steht's, oder? Antritt an. Kann man so sagen. Abstoß. Wie weit wird er kommen? Ah, wie lange spielen die danach? Hat einer von euch aufgepasst? Nee, das stand glaube ich nicht. Hat einer eine Ahnung? Ja, 1 Minute 30 bin ich danach. Aber ja, jetzt schon, den sehe ich auch. Schweinsteiger, durch die Mitte über Ballack. Und jetzt, zack, Ballack, Knaller drin. Ballack, Ballack, aber daneben. Es gibt Eckball. Der alte Zoni, du. Da schießt aufs Tor. Ja, traut sich. Oh, jetzt noch mal ein Tor, das wäre es gewesen, aber... Ja, nein. Nein, aber es gibt ja Eckball. Das darf nicht. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, genau. Ja. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Rudi. Ah, Rudi denkt sich auch. Dumm, dumm, dumm, dumm. So schön 1-0 geführt. Ach, jetzt haben die eine Ecke, war unsere. Genau. Jetzt, aber mal rin, mal an. Schwupp, aber eine Rangel im Strafraum. Ach, schade. Hätte er sich nicht fallen lassen können, das hätte er einen Elfmeter eben. Spiel ist vorbei, oder? Tschüssi, sagt der braungebrannte Schiedsrichter. Das Spiel ist aus. Deutschland ist dumm. Vielen Dank für eure Reportage. Ja, da sind die natürlich. Tschüss. So, nachher reden wir über irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau was. Naja, wir reden doch wahrscheinlich indirekt über Fußball. Brauchst du eine Zwischenatemmusik? Nee. So, dann ballern wir jetzt praktisch, knallern wir hier volle Pulle los. Ich sag nur Falkensee. Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6. Fritz Info. Um 22:34 Uhr. Das Wetter abends und auch nachts ist es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Morgen gibt es dann nur selten etwas Sonne. Es bleibt überwiegend trocken, wird aber kühler bei 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Bei der Fußball-Europameisterschaft in Portugal hat Deutschland soeben gegen die Niederlande 1:1 gespielt. In der 30. Minute war die deutsche Nationalmannschaft durch ein Freistoßtor von Thorsten Frings in Führung gegangen. Nach einem temporeichen Spiel schoss Van Nistelrooy aber in der 81. Minute doch noch den Ausgleich für die Niederlande. Zuvor gewann Tschechien gegen Lettland mit 2:1. Die Bundesregierung und die Wirtschaftsverbände haben sich offenbar auf einen Ausbildungspakt geeinigt. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Danach will die Wirtschaft 30.000 neue Ausbildungsplätze zusagen. Damit könnte der Ausbildungspakt morgen unterzeichnet werden. Die USA wollen den ehemaligen irakischen Machthaber Saddam Hussein nicht in absehbarer Zeit an die irakische Übergangsregierung übergeben. Das sagte Präsident Bush. Übergangsministerpräsident Alawi hatte zuvor gesagt, Saddam werde den Irakern binnen 2 Wochen überstellt. Der Nürnberger Polizei ist der bislang größte Schlag gegen Musikpiraterie in Deutschland gelungen. Die Beamten fassten einen 56-jährigen Computerexperten. Er hat rund 60.000 Musiktitel auf einem illegalen Server bereitgestellt. Ihn erwarten Schadensersatzforderungen in fünfstelliger Höhe. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. We wish you a merry Juli, we wish you a merry Juli, we wish you a merry Juli and a happy Sommer. Fritz im Juli. Fritz präsentiert Be the Same. Das Populario Festival bei Senftenberg. Der Wu-Tang Clan live in der Columbia Halle Berlin. Das Fritz Love Radio live aus dem Café Schönbrunn. Das Melt-Festival bei Grevenhainichen. Sie, das exklusive Radiokonzert. Fritz im Juli. Mehr Infos, fritz.de. Das Populario-Festival, der Wu-Tang-Clan, das Fritz-Love-Radio, das Melt-Festival und Sie, das exklusive Radiokonzert. Tu alles zusammen, dann heißt das... Dreiste Musik. Und im Radio... Fritz. Also, der Kapielski, ja... Kapielski, der Herr Kapielski, ja, der Herr Kapielski, das, der Herr Kapielski, ja, das ist, also der Kapielski, ja, das ist so ein feiner Mensch. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, lasst uns mal ein bisschen zur Besinnung kommen und danach, nachdem wir Besinnung erreicht haben. Das ist so ein feiner Mensch. Da reden wir dann vielleicht darüber, was haben Menschen, die... Fußball nicht haben. Wer von euch keine Ahnung, kein Interesse an Fußball hat, muss ja irgendwas anderes haben. Ansonsten ist er verdammt arm dran. Wer was anderes hat, kann hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Aber wir hören jetzt erstmal einen Song vom großen Hannes Wader, ein Song, der eigentlich die Hymne der deutschen Nationalmannschaft sein könnte. Es begann alles damit, dass ich einen starken Schnupfen bekam. Ich bin dann auch zum Arzt gegangen und habe mich untersuchen lassen. Und er machte so ein merkwürdiges Gesicht dabei. Ich fragte ihn, ist es denn was Schlimmes? Tja, meinte der, Sie haben Krebs, Sie leben nur noch ein paar Tage. Am besten, Sie legen sich jetzt schön ins Bett und machen sich ein paar feuchte Umschläge. Sie haben eben zu wüst gelebt, jetzt haben Sie den Salat. Ich war natürlich völlig durcheinander. Und als ich erst wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, bin ich dann zum dummen Bruno gegangen. Ich wollte mich mal richtig aussprechen. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen. Vielleicht wäre doch manches dabei herausgekommen. Aber jetzt denke ich wohl besser daran, wie ich mir noch einen guten Abgang verschaffen kann. In der Straße, in der dumme Bruno wohnt, gibt es besonders viele Tauben und fast jeder dritte dieser Vögel trägt ein buntes Papierhütchen auf dem Kopf. Der dumme Bruno, der steigt jede Nacht aus dem Fenster, grapscht sich so ein paar schlafende Tauben aus der Dachrinne, kleidet sie neu ein und lässt sie morgens wieder fliegen. Und als ich bei ihm eintrat, hatte er gerade wieder so einen Vogel in der Mache. Ich sagte, Bruno, ich habe Krebs, ich muss bald sterben. Oh, meinte Bruno, bei deinem gestörten Verhältnis zur Umwelt ist das doch das Beste für dich, das muss gefeiert werden. Wir laden noch ein paar Halbtote ein und dann machen wir ein schönes Fest. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen, vielleicht wäre doch manches dabei herausgekommen. Aber jetzt denke ich wohl besser daran, wie ich mir noch einen guten Abgang verschaffen kann. Zuerst gingen wir dann gemeinsam zum schönen Alfred, dem Kinderschreck. Es ging ihm gar nicht gut. Er lag schon seit einer Woche im Bett und schämte sich. Noch vor wenigen Tagen hatte er sich schamverletzend, aber guter Dinge einigen Kindern gezeigt, die zu seiner größten Bestürzung ganz anders darauf reagierten, als er gehofft hatte. Die Kinder umringten ihn laut lachend und schrien, er solle sich mit seinem blau geäderten Unding begraben lassen. Als er dann weglief, verfolgte ihn die Horde noch bis vor seine Haustür. Bruno und ich versuchten ihn zu trösten und erzählten ihm von meinem Krebs. Das brachte ihn wieder auf die Beine. Gegen Mitternacht landeten wir dann alle im Café Kaputt. Es war sehr voll da und wir mussten uns zu Kurt an den Tisch setzen. Der Kurt, das ist so einer, der malt naive Bilder, besitzt nebenher noch einen Trödelladen und eine Kneipe. Gibt sich als armer Künstler mit Fellweste und offener Hose, hat aber 350.000 Mark auf der Bank. Und als er von meinem Krebs hörte, schlug er mir gleich ein Geschäft vor und legte eine uralte 08 auf den Tisch. Da, meinte er, 20 Mark, weil du es bist. 3 Schuss Munition gratis dazu. Wenn du erstmal Schmerzen hast, schiebst du dir das Ding ins Maul, drückst ab, fertig, aus. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen. Vielleicht wäre doch manches dabei herausgekommen. Aber jetzt denk ich wohl besser daran, wie ich mir noch einen guten Abgang verschaffen kann. Ich fragte erstmal die anderen, was sie von Kurz Angebot hielten. Die Waffe ging von Hand zu Hand und wurde für minderwertig befunden. Man warf dem armen Kurt betrügerische Absichten vor, und entweder sollte er mir das verrostete Ding samt 20 Schuss Munition umsonst überlassen oder ein paar in die Fresse kriegen. Aber nach einer Weile waren alle besoffen. Besoffene langweilen mich, und wenn ich mich langweile, fange ich immer gleich an zu grübeln. Die anderen hatten ihre Zerstreuung. Der dumme Bruno vorneweg, waren sie alle Mann auf die Straße getorkelt und wollten meine Pistole ausprobieren. Außer mir saß jetzt nur noch ein Mädchen da mit Rändern unter den Augen. Es war die Ausländerin mit den schiefen Zähnen und den Sommersprossen. Ich forderte sie gleich auf, mit mir nach Hause zu kommen. Es sei der letzte Wunsch eines Sterbenden, den sie auf gar keinen Fall abschlagen dürfe. Sie war begeistert. Aber als ich erfuhr, dass auch sie schwer krank war, zog ich meine Einladung sofort zurück. Ein Zigeuner aus der Camargue hatte sie angesteckt. Ich wollte sie auch nicht beleidigen und überließ ihr als Entschädigung die Adresse eines Freundes, dem ich gern etwas Bleibendes vermitteln wollte. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen, vielleicht wäre doch manches dabei herausgekommen, aber jetzt denk ich wohl besser daran, wie ich mir noch einen guten Abgang verschaffen kann. Und während wir beide noch so da saßen, ballerten draußen die Säufer mit meiner 08 auf die Fenster des Altersheims gegenüber. Plötzlich hörte ich jemand brüllen, die Bullen kommen. Und als ich auf der Straße stand, sah ich die Horde nach allen Seiten auseinanderspritzen. Auch das Mädchen drückte sich hinter mir aus der Tür und verschwand, ohne sich von mir zu verabschieden, um die nächste Ecke. Das Fest war zu Ende. Die Pistole lag auf dem Bürgersteig. Ich steckte sie in die Tasche und bin dann auch nach Hause gegangen. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen. Vielleicht wäre doch manches dabei herausgekommen. Aber jetzt denk ich wohl besser daran, wie ich mir noch einen guten Abgang verschaffen kann. Hannes Wader war das. Ach, von so einer Uraltplatte. Ja, die heißt natürlich auch, genau. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen. Seine zweite war das, glaube ich. Wann ist sie erschienen? Ach, Kinder. Da waren wir doch alle noch nicht auf der Welt, oder? Da haben wir doch, wie sagt der Berliner, dass er ja noch als Quark in einer Schaufensterauslage gelegen. Hannes war da, ich hatte mir noch so viel vorgenommen. So. Ach, eigentlich auch ein ganz schönes Motto für die Sendung hier. Kapielski, ja. Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch. Kinder, jetzt fragt mich nicht immer, wo man sich das runterladen kann. Man kann sie das nicht runterladen. Also ich meine, das ist sowieso total deprimierend. Immer Sachen, Leute, die mir eine Mail schicken und sagen, prima Musik, das ist natürlich nicht deprimierend, da haben sie recht und fragen, wo kann man sich's runterladen? Wenn man sich's wo runterladen kann, dann sage ich es in aller Regel an, dass man es irgendwie im Netz findet, dann muss man bloß ungefähr ein bisschen hinhören und dann muss man bloß eigentlich nur wahrscheinlich Google bemühen oder dann findet man es schon. Oder so ein paar Musik-Link-Seiten hin und wieder mal checken bei den anderen Sachen. Da ist es dann irgendwie alte Kassetten von mir, alte Platten, Kram, den ich irgendwo gekauft habe oder eben auch CDs, die dann durchaus Support Your Local Artists gekauft werden sollten. Die sind dann auch nicht runterzuladen, weil natürlich runterzuladen ist immer nur die Mainstream-Kacke. Die will man ja nicht haben, sondern man will natürlich die schicken Sachen haben. Die muss man sich dann entweder in Pfiffigkeit irgendwie selber im Netz besorgen oder eben hin und wieder auch mal kaufen. Und dieses wunderbare Doppel-CD-Buch von Thomas Kapielski ist für wirklich lächerliche 15 Euro bei 2001 zu haben. www.2001.de, da kann man sich entweder bestellen oder man hat einen Laden und geht einfach mal dahin und sagt, man will Kapielskis, wie heißt es, kommunizierende Röhren haben und dann ist schön, dann hat man was für einen Plattenschrank und hat gewissermaßen wirklich was reelle 15 Euro. Thomas Kapielski kommunizierende Röhren und kann sich den ganzen Tag anhören. Das gibt's überhaupt gar nicht. Was für ein feiner Mensch der Kapielski ist. Genau. So, was machen wir denn hier? Ein bisschen so Alarmmusik und ansonsten reden wir mal über so, zum Beispiel hier so. Spitze, oder? Wo kann man sie denn runterladen? Sag mal kurz, da ist 40, wo kann man sie denn runterladen? Gita Wolf. Wollen sie wahrscheinlich irgendwo runterladen, kann man sie auch für 10 Euro in den Laden gehen und kaufen. Oder Jet Generation. Hat geholt gemacht. Prima Alarm, Krach, Terror, Horrorplatte. So, Kinder. Was machen wir? Ich hab's ja schon angedeutet, diese Wochen sind ja dominiert vom Fußball. Und ich dachte, wir reden mal so entspannt über Fußball, aber eben auch entspannt und gewissermaßen lehrreich für Leute, die keine Ahnung, keinerlei Interesse an Fußball haben. Keine Ahnung habe ich auch. Kein Interesse würde ich nicht sagen. Interesse würde ich aber auch nicht sagen. Aber hin und wieder kicken wir schon an und bin ja eher der Meinung, dass es natürlich irgendwas Beneidenswertes ist, wenn jemand Fußballfan und Auskenner ist, weil das selbst wäre man vielleicht nicht gerne, aber vielleicht wäre man was anderes. Und hab mir auch so überlegt, dass natürlich wer Fußballfan ist, schon einen großen Platz in seinem Herzen, in seinem Hirn, in seiner emotionalen Ausstattung für den Fußball reserviert hat. Wofür wäre jetzt meine Frage, wofür hat man ihn reserviert, wenn man kein Fußballfan ist? Ist das gewissermaßen ein Platz, der mit so einer Sache, mit so einer Fanhaftigkeit, mit einer Genauigkeit, mit einem Auskennertum, mit einem Herzen daran hängend besetzt werden muss? Oder kann man den so vertrullern zwischen mäßigem Briefmarkeninteresse, hin und wieder mal schlechte Jugendmagazine lesen, bisschen Fan von ProSieben Comedy-Serien sein? Oder habt ihr, wenn ihr denn keine Fußballfans seid, etwas gleich Starkes aufzuweisen, was mit einem wirklichen Fußballfan und Auskennertum konkurrieren kann? Wer darauf eine Antwort weiß oder bereit und interessiert wäre, diese Frage hier mit mir zu erörtern, der sollte diese Telefonnummer wählen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Zwei Hinweise noch. Wir haben heute den 15. Juni, noch 15. Juni 2004. Das ist jetzt gewissermaßen Sendung 0, weil irgendwann fängt bei mir die Sommerpause an. Sendung 1 ist am 22., Sendung 2 ist am 29., Sendung 3 ist am 6. und dann ist Pumpe. 6. Juli ist letzte Sendung und dann lange, lange Sommerferien, 10 Wochen bin ich nicht da und dachte von daher, dass es doch vielleicht schön wäre, am 6. Juli zur letzten Sendung vor der Sommerpause wieder mal eine schöne Musikwunschsendung zu machen. Wer also für den 6. Juli, für den letzten Sprechfunk vor der Sommerpause einen Musikwunsch hat, soll ihn mir mailen, kuttner@kuttner.de, am besten oben Musikwunsch reinschreiben oder Musikwunsch, kuttner@kuttner.de und seinen Musikwunsch artikulieren. Es kommen nur Musiken in Betracht, die hier in dieser Sendung zu hören waren. Wenn ihr den Titel oder den Interpreten nicht genau wisst, dann eine möglichst genaue Beschreibung, aus der ich dann versuchen werde zu rekonstruieren, um welche Musik es sich handelt. Also, eine schöne Musiksendung würde ich euch anbieten. Würde darauf allerdings nur einnehmen, wenn es jetzt wirklich ein nachhaltiges Interesse daran gibt. Wer also einen Musikwunsch hat, eine Musik, die er hier in der Sendung gehört hat und sei es vor 10 Jahren gewesen, der soll mir eine E-Mail schicken, kuttner@kuttner.de und ich würde dann versprechen, mich zu bemühen, hier am 6. Juli, der letzten Sendung vor der Sommerpause, eine schöne Musiksendung zu machen. Favorisiert wären Songs, die besonders häufig genannt werden und Songs, die jetzt gewissermaßen besonders interessant sind. Die Erfahrung der letzten Musikwunschsendung besagte, dass ich nicht alle Wünsche erfüllen kann. Von daher würde ich es mir selbst meiner Arroganz anheimstellen zu entscheiden. Einerseits demokratisch ist hier backupt dadurch, dass ich sage, wenn jetzt ein Song 20 Mal gewünscht wird, der wird natürlich gespielt. Ansonsten würde ich mich für die interessanteren unter den Songs, die ihr euch für den 6. Juli wünscht und wünschen könnt, entscheiden. kuttner@kuttner.de in die Betreffzeile Musik oder Musikwunsch reinschreiben und dann machen wir am 6. Juli eine schöne Musikwunschsendung. Das führt mich zu einem zweiten Hinweis, der jetzt gewissermaßen auch mit bevorstehendem Sommer und bevorstehender Sommerpause zu tun hat. Am 25. Juni, Freitag nächster Woche um 21 Uhr ist Best of Videoschnipsel 2003-2004, Best of Videoschnipsel der vergangenen Spielzeit. Da werden jetzt gewissermaßen die wirklich 8-9 Videoschnipselvorträge der letzten Theaterspielzeit nochmal gebest oft. Und dafür würde ich dann heute in der heutigen Sendung, sagen wir mal, 6-mal eine Freikarte. Danach ist wie immer Bolschoi Party, die legendäre Volksband der Volksbühne spielt. DJ Bundesverdienstkreuz Speiche wird sich bemühen, eine klassische Wir sind Studenten der Germanistik im zweiten Semester Partymusik aufzulegen. Und das endet dann schon immer noch relativ exzessiv in hochalkoholisiert. In der Morgenfrühe, der Tag bricht an, die Sonne bricht durch die Fensterscheiben des Roten Salons und man selber überlegt, ob man sich nicht irgendwie revanchieren sollte. Also wie gesagt, das Ganze am 25. Juni, 21 Uhr in der Volksbühne. Dafür werden 6-mal eine Freikarte verlost. Freilich erst ab Punkt 0 Uhr. Wer Punkt 0 Uhr, ich habe hier eine ferngesteuerte sekundengenaue Uhr, wer nach 0 Uhr als erster Videoschnipsel sagt, hat sofort eine Karte gewonnen und da wäre dann das Rennen auf eine von 6 Freikarten unter dieser Telefonnummer eröffnet. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Wie gesagt, ab Punkt 0 Uhr der erste Anrufer, der sagt, Videoschnipsel hat eine Karte gewonnen und dann haben noch 5 andere die Chance, auch eine von dann insgesamt 6 verbleibenden 5 Freikarten für Best of Videoschnipsel zuzüglich anschließender Party mit Volksbandkonzert und DJ Speiche Disco zu gewinnen. So, Wunschmusik, kuttner@kuttner.de für den 6. Juli vormerken, mir eine Mail schicken und ansonsten wenden wir uns jetzt dem Thema zu. Wofür schlägt euer, oder womit ist das Gebiet in eurer Seele besetzt, das bei einem Fußballfan der Fußball innehat? Alles klar? Jetzt funktioniert die Anlage wieder nicht so, wie ich will. Das hier praktisch die Telefonnummer. Ich muss mal hier alles dran durch. Now time. Warte! Genau, hier, das ist die Telefonnummer. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 7097110. Mensch, alle Ballack hat richtig Augenringe im Fernsehen. Ich könnte mal lieber ausmachen, oder? Das nervt mich ja jetzt hier. So, hallo, lieber Freund, hallo, liebe Freundin. Schön, dass du anrufst. Wer bist du denn? Hallo, Kuttner. Ist doch aber Wolle! Nein, das gibt's doch gar nicht. Fußball. Ja. Und trotzdem wundere ich mich, da 22 Männern in Unterhosen Ball hinterherlaufen. Wolle, du sollst dich jetzt hier nicht über das Fußballspiel erheben. Ach so. Sondern nein. Ach, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, das ist einfach. Nein, du sollst... Guck, kennst du Fußballfans? Ja, ich kenne Fußballfans. Ja, aber die sind ja nicht nur... WSC und so ein Mist. Naja, gut. Aber auch, es gibt aber auch nette Fußballfans. Kennst du nicht nette Fußballfans? Bitte? Kennst du nette Fußballfans? Ja, natürlich kenne ich die. Richtig Leute, die dann sich auch total auskennen und so. Ist doch auch faszinierend, oder? Ja, die wissen, also es gibt ja Leute, die kennen Tasmania 73 heißt das ja. Früher Tasmania hieß das. Ja, ich kenne das nicht, aber gut. Das war so ein Westfaliner Verein, der Loser-Verein, der immer verloren hat. Ja, so was im Osten, was im Osten Union war, oder? Bitte? Was im Osten Union ist. Ach, Union, ja. Ja. Also das finde ich auch ein trauriger Verein, weißt du, dass die so abgestiegen sind. Ja, aber für die haben sie doch neulich gerade Blut gespendet, wa? Echt? Das hat gar nicht mitgekriegt. Naja, weil die hatten irgendwie schwer Schulden und haben dann jetzt gewissermaßen das, was man für Blutspenden kriegt, ging dann an den Verein. Und ich hätte, glaube ich, auch gespendet. Aber mich hat leider keiner gefragt. Oder vielleicht wollten die mein Blut nehmen oder was? Na, also ich würde nicht Blut spenden für einen Fußballverein. Doch. Echt? Siehste. Also da bin ich ja entsetzt. Echt? Na, ich wollte schon sagen, Hertha BSC, dieser Pflaumenverein hier, weißt du? Naja, die nerven immer. Du hast doch mal gesagt, wie kann man sich nur Hertha BSC nennen? Ja, das ist eine Frage, die bis heute irgendwie im Raum steht, oder? Oder FC Wolfgang oder so. Genau, ja? Da ist doch irgendwie... Also das ist, wie kann man sich Hertha BSC nennen? Ich fand ja, die Ostvereine waren doch mal super, war? Fand ich auch. Turbine, Dynamo, Turbine. Traktor... Lokomotive, genau. Schicke Vereine, unter denen man sich was vorstellen kann, genau, oder? Dresden und sowas. Genau, aber die, sagen wir, Hertha-Vorstellung, die nervt ja dann doch schon. Finde ich auch. Oder? Finde ich aber auch, ja. Ja, wo man denkt, ah, oh, nee, da möchtest du nicht Maskottchenzeichner sein bei Hertha. Ja, finde ich aber auch. So, aber Wolle, die eigentliche Frage ist, was beschäftigt dich an der Stelle, an der ein Fußballfan mit Fußball beschäftigt ist? Oh, ich meine, das ist doch auch beneidenswert. Also ich finde ja auch, ich finde, sagen wir mal so, Auskenner, Leute, die stark Fan von etwas sind und Ahnung davon haben, beneide ich immer. Ob das jetzt Fischforscher sind, ob das Fußballfans sind, ob die, sagen wir mal, Kronkorkensammler sind und die, also so, finde ich immer toll. Also wäre ich eigentlich gerne auch. Sag mal, ich habe ja gerade einen Fußballfan neben mir zu stehen. Kann ich den nicht mal geben? Naja, aber der kann ja die Frage nicht beantworten. Der ist ja Fußballfan, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich kann nicht. Nee, Wolle, die Frage geht ja an dich. Moment nochmal, sag mal nochmal die Frage bitte. Nee, nehmen wir mal an, sag mal, der ist neben dir als Fußballfan. Und der hat jetzt, sagen wir mal, vielleicht, weiß ich nicht, 2 Quadratmeter Körperoberfläche. Wenn wir das jetzt mal nach außen legen. Ja. Ja? Und von der ist vielleicht, sagen wir mal, 1/4 Quadratmeter mit Fußball besetzt. Ach, das ist ja das halbe Fußballfeld wahrscheinlich, wa? Ja, also bei dem jetzt gewissermaßen. Aber das wirkt natürlich nach innen. Und die Frage ist, was ist bei dir an der Stelle? Was liegt, bei dem liegt auf diesem 1/4 Quadratmeter Körperoberfläche, liegt ein Fußball. Was liegt bei dir an der Stelle? Bruder, sagt er da. Was liegt bei dir da an der Stelle, Wolle? Oh, das ist eine schwierige Frage. Jetzt. Ja, also wo der Fan von Fußball ist, wovon bist du Fan? Mit der gleichen Kompetenz und Intensität und Herzenswärme. Na, das ist eine schwierige Frage, ich weiß. Ganz riesige, schwierige Frage. Eine extrem schwierige Frage. Mal, pass mal auf, ich habe jetzt gerade wirklich einen Fußballfan neben mir sitzen, sondern der das beantworten kann, warum Abseits bedeutet und warum die Latte getroffen ist und so weiter. Aber genau das will ich gar nicht wissen, Wolle. Aber höflich will ich sein und ihm Tag sagen. Komm mal her, bitte. Pass mal auf jetzt. Wir sagen jetzt nur mal, lieber Fußballfan, wir sagen jetzt nur mal Tag. Guten Tag, sag mal. Tagchen, also. Tag. Das ist erstmal zu sagen, zum Beispiel, ich meine, ich bin zwar ein heimlicher Fan von Hertha und was, ich bin zwar kein offizieller Fan. Aber warum denn heimlich? Naja. Weil du dich dafür schämst? Ich bin eigentlich ein Ruderer und was, und wo du gerade sagst, das Herz und was drum und dran, was da dran liegt, du musst in einen Sport, musst du wirklich deinen ganzen Körper legen. Und da gehört auch Herz, Seele und Engagement dazu. Das musste Wolle sagen, nicht mir. Wolle ist durchaus engagiert. Aber wo denn? Doch nicht im Fußball. Na, in seiner Musik. Und in der Musik. Genau, das ist, was er macht. Genau. Und ist fast so engagiert zum Beispiel wie der Olli Kahn. Da bei Bayern irgendwo, also von Fußball habe ich weniger Ahnung. Was Wolle ist der Olli Kahn der Musik oder was? Noch mehr Ahnung. Ich mein meine, lieber Scholli. Irgendwo vom Elfmeter oder Abseits. Was, und ihr schimpft über... Wovon hast du mehr Ahnung? Von Riemen und Dollenbruch. Von Riemen und Rollenbruch. Ah, da ist natürlich auch extrem schwer, ein Gespräch drüber anzufangen, oder? Das ist natürlich halt ein Wassersportler, nicht? Ja, aber da gibt's doch nicht so viele. Wo treffen sich die Wassersportler? Wo treffen sich die Wassersportler? Ja, na sicherlich. Bloß ich muss hier halt eben eingreifen, bis der Wolle ist ja wirklich ein ganz guter. Und wir haben eine Rückkopplung gerade. Ja, klar ist ein guter, keine Frage. Und? So, dann, ich würde mal sagen, ich danke dir mal erstmal für deinen Anruf, oder? Aber der Wolle ist doch in Ordnung. Und der na, Reise, aber der ist 1A, der ist 1A. Genau, mit dem Fußball. Das, der Wolle, ich sag dir, Wolle, genau, Wolle ist da genau, das war. Und die Frage, die du gestellt hast, halt eben. Ich sag dir eins, Wolle ist das, was Kapielski von sich behauptet zu sein, nämlich. So ein feiner Mensch! Dieser Wolle! So ein feiner Mensch ist das! Das gibt's überhaupt gar nicht! Der Kapielski, ja! Der Kapielski, der Sorge so weit! Das gibt's doch ja nicht. Wir können das denn hier überhaupt. Genau, wir machen mal Schluss. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Kapielski. Ja, der Kapielski. Yes, that is the sound created by Kapielski, ja? Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Und habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk so Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wir brauchen fettarme Ernährung. Wir brauchen jeder ein Tausender mehr auf dem Konto. Wir brauchen bunte T-Shirts. Gelb. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Listen, all you New Yorkers. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten from the Battery an open letter to New York City von der neuen, ja, Lässchen, coolen Beastie Boys CD. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, wir sprechen über das, wofür euer Herz schlägt an Stelle des Fußballs, irgendwie auch blöde formuliert, oder? Also des Fußballfans Herz schlägt für den Fußball. Wer kein Fußballfan ist, für wofür schlägt dessen euer Herz? Wer da auf eine Antwort weiß oder wen es drängt dazu, etwas zu sagen, der soll hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, inzwischen ist außerdem, muss ich sagen, der halbautomatische Anrufbeantworter geschaltet. Der ist mal irgendwie, es geht, klappt hier gerade nicht, der ist jetzt gewissermaßen an alle Arbeit hier zu erreichen. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Ja, für die, die hier nicht durchkommen und da was sagen wollen. Hallo, wer bist denn du? Chicken. Ja, genau. Hallo? Hallo, hier ist Markus. Hallo, Markus. Ja, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball, aber für Formel 1. Ach so, du, dann bist du auch so ein Formel 1-Auskenner wie für... Eigentlich schon. Wie andere, wie Fußball. Ja. Und du bist jetzt aber hoffentlich nicht nur so, sondern ich meine, tolle an Fußballfans ist ja, dass die noch immer 66 wissen. Oder sagen wir mal 72 oder irgendwie sowas. Wie weit, wie tief reichen denn deine Formel 1-Kenntnisse? Wann ist denn Ayrton Senna verbrannt? Keine Ahnung. Sag mal, das muss man doch aber wissen, wenn man Formel 1-Fan ist. Das ist ja natürlich der genialste Fahrer, wie mit den Autos. Die Autos kennt man doch praktisch gar nicht. Das sind doch bloß Markenware. Naja, mein Favorit ist Michael Schumacher. Naja, aber der ist ja kein Auto. Ja, ist der Fahrer. Na, ich denke, du kennst dich mit Autos aus. Ja, ja, und aber warum kennst du Ayrton Senna nicht? Hast du den Namen schon mal gehört? Senna? Oh mein lieber Freund, jetzt muss ich aber sagen, du scheinst mir aber nicht gerade ein Formel-1-Fan zu sein. Außer, sagen wir mal, was jetzt die letzten 8 Wochen betrifft. Guckt ab und zu mal. Guckst ab und zu mal. Ja, dann bist du doch aber jetzt nicht ein, wenn du ab und zu mal guckst, bist du aber nicht ein richtiger Fan, oder? Ja, doch. So. Wann hat denn Schumacher Geburtstag? Wie viel älter ist er denn als sein kleiner Bruder? Ja, aber sowas muss man doch wissen, der Kerpener. Ich bin jetzt kein Wie viel Rennen ist der denn gefahren? Ach, ich meine, aber hier Statistik gehört auch zu einem Auskennertum dazu. Nein. Oder nicht? Auf jeden Fall ist das ein feiner Mensch. Ich weiß nicht, ob Schumacher ein feiner Mensch ist. Kapielski ist einer. Das ist so ein feiner Mensch. Genau. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Tschüss, hallo, wer bist denn du? Thierry in den Sock. Ja, da super. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja. Sag mal, warum krauchen um 22:45 diese Pokémon-Kartensammler immer aus ihren Monchichi-Höhlen? Kennst du noch Monchichis? Weißt du, was ein Monchichi ist? Mensch, mein Lieber, also wenn du nicht antworten willst, dann rede ich mit dir. Ist ja nicht so, dass hier irgendwie, hallo? Ja, er labert mich mal. Naja, selber Baby. So schnell kannst du ja nie reden, wie Knöpfchen drücke. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Marasch. Hallo, Marasch. Sag mal, du warst ja der mit dem Lesen, war? Oder mit dem Nicht-Lesen? Hallo? Ja, schon richtig. Genau. Was macht das? Gibt's Fortschritte zu berichten? Ich hab gerade ein Buch vor mir. Was machst du denn damit? Ja, ich probiere ein bisschen. Echt? Ja, ich hab's mir so ein bisschen vorgenommen. Seit wann, was denn für ein Buch jetzt? Es soll heißen 2500 Antworten auf nie gestellte Fragen. Den Titel kann ich mir merken. Ach so. Ach, und jetzt versuchst du mit dem, was du weißt, das lesen zu... Oh, das ist aber schwierig, oder? Na, ich schließe einfach. Ich probiere die Buchstaben so zusammen zu reihen. Aha. Und gelingt's denn? Ja, also die längeren Wörter sind dann ein bisschen schwieriger, aber so kleine Wörter gehen schon. Und hast du denn jemanden, der dir da hilft und über Klippen hinweghilft? ja, so einer von meinen Kumpels hat es eben so mitgehört und so, und der hat da so gesagt, ja, eigentlich hatte der Jürgen ja schon recht, und da gucken wir mal, ich kann dir auch ein bisschen helfen. Und seitdem bringt er immer mal so nette Bücher mit und so, weil der hat auch ein paar jüngere Geschwister. Ah ja. Und ja, das ist eigentlich schon ganz okay. Und du hast, jetzt schon mal so ein paar Sätze gelesen? Ja, schon ein paar Sätze. Ach echt? Das ist ja ganz schön mühsam am Anfang, war, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ist aber auch eigentlich toll, war, wenn man da so komische Kleckse auf dem Papier sieht, also, und auf einmal haben die Sinn und bedeuten was? Das macht irre Spaß, wie du gesagt hast. Echt? Ja. Na, das freut mich ja. Na, dann lies mal schön weiter. Ja. Da kommen, wenn du jetzt erstmal des Lesens sicher bist, da kommen noch, wenn du daran Freude findest, kommen unter Umständen noch irre Abenteuer auf dich zu. Das wäre doch klasse. Das wäre klasse. So. Du hast aber mitgekriegt, worum es eigentlich geht in der Sendung, oder? Ja, ich kann dir sogar sagen, was ein Monchichi ist. Du weißt ja, was ein Monchichi ist. Was ist denn das? Das waren doch diese kleinen, pelzigen Puppen, oder? Genau, das waren kleine, pelzige Puppen, die, wo jetzt aber das Herz der unreifen Jugend jetzt an die Pokémon-Karten gewandert ist. Die daran erinnern sich die hier immer Kiri in den Sack sagen und ficken, ficken, ficken. Daran erinnern die sich ja nicht mehr, dass sie mit kleinen Pelzchen Puppen groß geworden sind und halten sich jetzt für totale coole Fickensager Pokémon-Kartensammler. Naja, ach, das Leben ist schon schwer als so total junger Mensch, oder? Schon. Ja, ja. Naja, glücklicherweise sind wir ja nicht so. Genau. Genau. So. Ja, aber Madrasch, die eigentliche Frage war ja, wofür schlägt dein Herz, wenn es nicht für einen Fußball schlägt? Aber mit der Intensität? Ja, also ich muss sagen, ich bin kein Fußballfan. Ja. Aber ich interessiere mich schon ab und zu dafür. Also ich gucke es mir mal ab und zu an. Gerade jetzt bei der EM. Ja. Da gucke ich mir so mal die größeren Spiele, so wie heute oder Frankreich, England, ja, die gucke ich mir mal an. Nee, aber warte mal, die eigentliche Frage ist, diese Fußballfans, die verschwenden noch eine Menge Energie, Zeit und Herzensblut auf ihr Fußballhobby. Jedenfalls die richtigen. Stimmt's? So sieht's aus. Genau. Die Frage ist, wofür verschwendest du Zeit, Energie und Herzensblut? Für deine Sendung zum Beispiel. Schön gesagt. Die ist ja richtig so, richtig Oberliga, Bundesliga-mäßig, eh mal die Woche, heißer 3 Stunden, oder? Also auf die freue ich mich dann auch immer. Und die ziehen wir durch. Malasch, das freut mich sehr. Vielen Dank für deinen Anruf. Viel Spaß beim Weiterlesen. Ja, vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Kirin. Den Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Tom. Hallo, Tom. Ja, also ich habe ja 2 Leidenschaften. Erstmal den Fußball. Ach so, na jetzt geht's aber um Leute, die eigentlich keine Fußballleidenschaft haben. Aber wie weit reichen denn deine Fußballkenntnisse zurück? Sagen wir bis 1974? Was? Seit wann? Bis 1974? Nee, nicht so weit. Nee? Also jetzt die heutigen Sachen. Was? Ach, und früher ja nicht? Und Helmut Schön könntest du nicht mehr? Nee, die alten Sachen. Mensch, Helmut Schön, Helmut Schön! Kennst du nicht? Nee. Ah. Und den Kaiser kennst du aber? Ja. Und ob der schon mal in Amerika war? Nö. Natürlich! Ach ja, jetzt fällt mir ein, ja genau. Na, was heißt denn ja genau? Der hat eine schöne Rundreise gemacht. Ja, und wo? Überall. Und war auf dem Empire State Building. Und was hat er da noch gemacht? Na, der war noch... Mensch, Fußball hat er da gespielt! Was soll er gemacht haben? Und wo hat er Fußball gespielt? Na, auf dem Empire State Building. Nein, nicht auf dem Empire State Building. In der Wall Street. Mein lieber Scholli. Du scheinst mir aber dann doch nicht so ein richtiger Auskenner zu sein. Oder natürlich von irrer Geschichtslosigkeit gequält und geknechtet. Ja, mein Gehirn schaltet sich manchmal so ab. Ah. Sag mal, aber Fußball besteht doch im besten Fall aus tollen Geschichten. Wie aus tollen Toren. Ja, aber aus tollen Toren, wo man nicht genau weiß, ob das eins war oder nicht. Was war denn das umstrittenste Fußballtor deines Weltbildes? Na, das war die Weltmeisterschaft 1956. Deutschland gegen die Schweiz. Da war ganz knapp Ball auf der Linie. Echt? Das hast du jetzt im Fernsehen gesehen. Wunder von Bern mäßig. Nee. Wieso, was heißt nee? Nee. Na, wo denn dann? Jetzt schon eine Weile her. Und wo? Na, auf dem Sender. Aber war das nicht 54? Was? War das nicht 54? So mit dem Jahr kann sein. Und war das die Schweizer oder die Ungarn? Na, das war eine Mannschaft. Und war das überhaupt die deutsche Mannschaft? Waren das nicht die Albaner? Albaner. Ja. Oder die Nordkoreaner, die auch mal irgendwann legendär gewonnen haben? Wenn, dann sind es immer die Chinesen. Nee, auch die Nordkoreaner. Aber die Südkoreaner dann auch. Nein, aber bei den Nordkoreanern ist das spektakulär. Das ist wie wenn Sparwasser an ein Tor schießt. Weil man damit nicht rechnet. Ja. Weil man da jetzt, dass jetzt gewissermaßen die Ostler aus der Deckung kommt. Und das könnte man sich in Korea weit bei den Nördlern nicht vorstellen. Verstehst du? Naja, nicht so ganz, aber so ist es. Glaubet mir. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Direkt ein Spezialist schien er mir ja doch nicht zu sein. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Basti. Basti? Ja. Basti, jetzt sag mir nicht, dass du irgendwie so ein Fußball-Fan ohne Kennung bist. Nee, nee, also ich bin eigentlich Formel-1-Fan. Formel-1-Fan? Ja, ich habe mit dem Ayrton Senna nicht auf mir sitzen lassen. Ach so, nee, auf den Formel-1-Fans. Ja, genau. Konntest du also, das nicht nee, sitzen lassen. Der Typ, der vorher nicht wusste, war ja, aber das ist doch eine Schande, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja nichts wissen. Man muss ja Manfred von Brauritsch nicht kennen, aber sagen wir mal, Ayrton Senna muss man doch natürlich kennen. Ja, am 1. Mai 1994 und um 18.40 Uhr ist er gestorben. Ach, echt? Ja. Ach, das wusste ich ja auch nicht. Nee, so ein flaues Buch vor mir. Ei, ei, ei. Ja. Ach, das war aber unschön. Ja. Wann war das? Am 1. Mai 1994. 1. Mai? Ach so, so ist ja nicht so lange her, war 94. Ja. Ich dachte, wäre schon länger her, vor 10 Jahren. Wie alt bist du denn? Ich bin 16. 16? Ja. Aber mit 6 warst du noch nicht Formel 1-Fan? Nee, ich bin erst vor 2-3 Jahren so... Also du kannst dich an die Bilder des unglücklich verbrennenden Ayrton Senna nicht erinnern? Naja, auf DVD habe ich's. Ja. Was ist da? Aber kannst du mir mal erklären, was das Tolle an Formel 1 ist? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß, also ich meine, so. Es gibt ja durchaus die sagen, dass es immer nur Runden hintereinander fahren. Ja, nein, wenn ich manchmal auf der A11 bin, ich meine, jetzt fahre ich nur ja nicht so schnell, aber ich denke, naja, das ist es ungefähr. Warum muss ich mir das noch im Fernsehen ankicken? Reicht mir so schon. Ja, weiß nicht, mich interessiert halt die Technik von den Autos und so, also das finde ich schon. Aber davon sieht man ja nur gerade nichts, wenn die da rumschrullern. Ja, dazu gibt es ja dann die passenden Bücher, die man sich kauft. Ach so, da bist du so technikintern. Und warum gewinnt Schumacher immer? Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Schumacher-Fan, nicht wirklich. Aber warum gewinnt er immer? Muss er eine Erklärung geben? Ja, weiß nicht. Er hat wahrscheinlich zu viel Erfahrung. Aber und gibt es nicht vielleicht eine technische Erklärung, wenn die mal sagen, es ist das beste Auto? Ja, natürlich. Also ich denke mal, Ferrari ist einfach das Team, was am längsten in der Formel 1 ist und hat somit auch am meisten Erfahrung, was Entwicklung und Aerodynamik und so angeht. Und wie viele Formel 1-Bücher hast du jetzt? 4, 5. Ach so, und du verschwendest, und die hast du auch alle ordentlich gelesen? Und führst du auch Statistik? Naja, also nicht wirklich. Nee? Du könntest jetzt nicht sagen, wer so dauernder, unglücklicher Vorletzter immer ist. Nö, aber nee, also so lange gucke ich auch noch nicht Formel 1, dass ich das jetzt... Sondern wie lange? Naja, 2-3 Jahre ungefähr. 2-3 Jahre, mhm. Ja, bei 16, seit 13, 14. Ja. Ja, und Formel 1 ist jetzt aber das, was jetzt gewissermaßen dein Herz zum schneller schlagen bringt. Ja, genau. Und gibt keine Konkurrenz jetzt zu Formel 1 für dich. Naja. Du könntest ja, sagen wir mal, nebenbei noch Schmetterlingsaufspießer sein. Ja, genau, nein. Bisschen also, nicht. So was interessiert dich nicht. Naja, ich weiß nicht genau. Also, ach, schade. Wäre natürlich auch toll, wenn man einen Schmetterlingler hier anriefe. Ja, mein Opa hat das mal gemacht. Super. Ja. Oder? Na, ich meine, da hat man es doch selber in der Hand. Ja, genau. Den anderen Kram sieht man immer nur im Fernsehen. Ja. Oder? Also ich meine, kann man sich ja jetzt nicht leisten, Schumacher mal nach Hause zu bitten, dass er mal schön durchs Kinderzimmer fährt. Ja, aber bei Schmetterling, zack, zack. Den Platz mit Schumacher, wo der denn in der Büro arbeitet und du in deinem tollen Auto sitzt. Naja, das ist alles Quatsch, oder? Ja. Was soll der da in deinem Doppelstockbett? Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, gut. Tschüss. So, Kinder, jetzt machen wir mal das, was die Profis im Radio einen Double Play nennen, weil ich mich total gefreut habe, dass bei The Fall, die legendären The Fall, auf einer wunderbaren Doppel-CD mit den BBC Sessions, wo sie mal schön bei John Peel rumgemessert haben, dass da den Captain Beefheart Song ist und dachte, na, dann hören wir uns die doch mal beide an. Hören uns mal das Original an, Captain Beefheart, und danach Marky Smith and The Fall mit Beetle Bones und Smoking Stones. Das, wie gesagt, nacheinander. Ansonsten noch zwei Hinweise. Wenn ihr Musikwünsche habt, die ihr hier in der Sendung gehört habt und die ihr gerne mal wieder hören wolltet, dann wäre am 6. Juli die Gelegenheit, da würde ich mich bereit erklären, eine schöne Musikwunschsendung zu machen. Dafür könnt ihr mir eure Musikwünsche E-Mailen an Kuttner oder eben per Post hierher schicken, kuttner@kuttner.de und oben in den Betreff Musik oder Musikwunsch drin schreiben. Die meistgewünschten und die interessantesten Musiken werden dann am 6. Juli der letzten Sendung vor der Sommerpause hier gespielt. Und ansonsten am 25. Juni, Freitag nächster Woche, 21 Uhr, Best of Videoschnipsel plus Volksbandkonzert plus DJ Bundesverdienstkreuz Speicheldiskothek bis zum Abwinken in den frühen Morgen hinein, findet da statt. Ab 0 Uhr würde ich dann hier 6-mal eine Freikarte verlosen. Wer dann pünktlich, unmittelbar nach 0 Uhr als erster Videoschnipsel sagt, hätte die erste gewonnen. Und dann geht's so durch, bis die anderen weg sind. Hier jetzt Captain Beefheart und danach The Fall mit Beetle Bones and Smoking Stones. Wobei man sagen muss, dass The Fall sich ein bisschen ausmehren. Die brauchen für den Song dann erstaunlicherweise 23 Sekunden länger als der Meister selbst. Beetle Bones and Smoking Stones, the dry sand falls. The strawberry mouth, strawberry moth, strawberry caterpillar, strawberry butterfly, strawberry field, all the way eel slither, on the heels of today's children, strawberry fields forever. Young roosters, no brass roosters, tend to your eggs in a chilly, clean, white, red farmhouse. Tractors calling, people are crawling, free the road, I'm in a coach, approach. Red, blue, yellow sunset, cross it, use it. And I've loved, and you've loved, and I've seen, and you've seen. Junk man, he'll just made his mark. He'll crumble. The dark, the day. Poor souls and children steeped in white light. So cracked and mad, Cheshire cats named. The dark, the light, the dark, the day. Blue veins, blue gray, pale tomorrow. Cellular sailboats, you know, a better kind. Blowing in front, palm swaying in circles. Red, blue, yellow sunset. I've set, you've set, and I've loved. Strawberry fields forever. Kinder, so ein Song, der will erstmal gecovert werden. Und wie sich das anhört, wenn das The Fall machen, das hören wir uns jetzt praktisch direkt im Anschluss an. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass wer jetzt von irrer Telefonitis heimgesucht ist, dann so lange hier anrufen soll. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Marky Smith and the Fall mit Beetle Bones and Smoking Stones. Strawberry cotton killer, strawberry butterfly, strawberry fields, the long ill slither down the lands of the tail children. Strawberry fields forever. An der Stelle würde ich mal sagen, ich meine, ich verrate immer das Beste, aber an der Stelle würde ich dann doch mal Rathenow sagen. Dann Fritz in Rathenow, dann 102,6. Fritz Info. Um 23.36 Uhr, das Wetter abends und auch nachts ist es bewölkt und regnerisch, wovon man sich durch einen Blick aus dem Fenster selber überzeugen kann. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Morgen gibt es nur selten etwas Sonne. Es bleibt überwiegend trocken, wird aber kühler bei 16 bis 19 Grad und jetzt die Meldungen mit Mario Bartsch. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem 1:1 gegen die Niederlande in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Manni Breukmann. Von Anfang an stand die Verteidigung ganz hervorragend und es wurde früh angegriffen, sodass das holländische Spiel sich überhaupt nicht entwickeln konnte. Eine enttäuschende erste Halbzeit aus Sicht der Holländer und die 1:0-Führung für die Deutschen durch ein kurioses Tor von Thorsten Frings. Ein Freistoß aus 30 Meter Entfernung. In der zweiten Halbzeit wurden die Holländer dann doch wesentlich stärker. Und dann gab es großen Druck und der wurde in der 81. Minute durch den Ausgleich von Ruud van Nistelrooy nach Vorarbeit von Van der Meijden belohnt. Das Auftaktspiel in der Gruppe D gewann Tschechien mit 2:1 gegen Lettland. Die Bundesregierung und die Wirtschaftsverbände haben sich offenbar auf einen Ausbildungspakt geeinigt. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Danach will die Wirtschaft 30.000 neue Ausbildungsplätze zusagen. Die USA wollen den ehemaligen irakischen Machthaber Saddam Hussein nicht in absehbarer Zeit an die irakische Übergangsregierung übergeben. Das sagte Präsident Bush. Übergangsministerpräsident Alawi hatte zuvor gesagt, Saddam werde den Irakern binnen 2 Wochen überstellt. Der Nürnberger Polizei ist der bislang größte Schlag gegen Musikpiraterie in Deutschland gelungen. Die Beamten fassten einen 56-jährigen Computerexperten. Er hatte rund 60.000 Musiktitel auf einem illegalen Server bereitgestellt. Ihn erwarten Schadensersatzforderungen in 5-stelliger Höhe. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A11 Berliner Ring Richtung Uckermark zwischen Lanke und Finofurt laufen Tiere auf der Fahrbahn. Bitte vorsichtig fahren, ansonsten überall gute Fahrt. Samstagmittag auf Fritz. Bollmann, die Fritz-Börse. Hier kannst du suchen. Einen gebrauchten Farbfernseher. Eine Doppelcouch. Bieten. Ja, ich habe so einen Powermax Bauchtrainer. Ein Staubsauger, der hat 1200 Watt. Tauschen. 2 Karten fürs Red Hot Chili Peppers Konzert. Und Wiedersehen. Ich suche den Jungen, der beim Konzert direkt vor mir stand. Bollmann, die Fritz-Börse. Immer samstags. Immer von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Das geht mir im Kino auch immer so. Ich suche immer die Idioten, die beim Film vor mir sitzen, um sie zu bitten, dass sie sich da möglicherweise mal hinter mich setzen sollen. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Warum gelingen eigentlich der Polizei immer nur Schläge gegen Musikpiraten? Die sind doch irgendwie tendenziell eher nett, oder? Ich finde, den Musikimperialisten und den Musikmonopolisten müsstet mal an Kragen gehen. Ah, auf mich hört ja keiner. Es blüht das ferste, tiefste Tal. Es blüht. Jussi Björling, der sich da an der Präsentation Schuberts deutschem Lied Gutes versucht, großartig versucht und bei dem nicht die Spur eines schwedischen Dialektes erkennbar wäre. Jussi Björling. Apropos Musikimperialisten, dann habe ich mir hier, also die neue Beastie Boys CD, dann steht da hinten drauf, this disc contains copy control technology. Da war ja mein Ehrgeiz weg, dachte ich, werde mal eine kleine Kopie machen. Für private Zwecke, ich habe die ja rechtmäßig erworben, die CD, und werde mal eine Kopie machen, ohne die Copy-Kontrolle zu umgehen. Umgehen darf man sie ja nicht, Kopien darf man machen, aber umgehen darf man die. Und ist mir gelungen, das ist ja super, oder? Wo du denkst, sind die jetzt irgendwie umgeschwenkt, sind die jetzt irgendwie, sind doch irgendwie diese Musikimperialisten, sind die jetzt total gutherzig oder sind die bloß ein bisschen zu blöder? Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn man die Wahl hat, muss man doch vermuten, dass sie wahrscheinlich doch ein bisschen zu blöde sind. Jedenfalls ist es auf dem Mac, war schon easy, eine Kopie von einer aktuellen Beastie Boys CD, die ich mir freilich nur für den Zweck, dass mir die runterfällt und kaputt geht, angefertigt habe. Und um die praktisch auch im Auto hören zu können und gleichzeitig noch im Radio einsetzen zu können. Das ist schön. Aber darüber reden wir nicht heute, sondern wir reden heute über... womit ist euer Herz voll, wenn ihr denn Fußballfans nicht seid? Wenn man Fußballfan ist, dann ist es einfach. Dann ist es herzvoller Fußball. Wenn man aber nicht Fußballfan ist, dann muss das Herz doch auch gefüllt werden. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt unter dieser Telefonnummer Warte, hier... ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Leute anrufen würden, die mit kenntnisreich, mit wirklich heißer Begeisterung einen Gegenstand haben, den sie in ihr Herz füllen und der möglichst bitte nicht mehr Formel 1 heißen sollte und vielleicht auch nicht in irgendeiner anderen Sportart bestehen sollte. Man kann sein Herz auch füllen mit mittelalterlicher Lyrik, mit ausgestopften Schmetterlingen, mit der Kenntnis von Süßwasserfischen, von Pilzen, von Gottfried Benedichten, von Kronkorkentypen, von Mini-Schnapsflaschensorten mit egal. Es kann auch die Freundin sein, die das Herz bevölkert, so dass Platz für Fußball nicht mehr ist. Wer also von der gleich, kann auch Sex in the City sein. Aber dann muss es ein wirklicher Auskenner sein. Wer also dergleichen seltsame Wesen in seinem Herzen beherbergt, der, und bitte nur der, soll hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Dass es nämlich eine lehrreiche Sendung wird und wir uns jetzt nicht darüber austauschen, dass wir auch Tennis toll finden, dass wir auch Formel 1 gut finden, dass wir große Handballfans sind oder Basketball oder Eishockey oder... Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Maren. Hallo Maren. Hallo. Tag Maren. Ich hoffe, du bist jetzt nicht Formel 1-Fanin. Nö. Und dass du gewissermaßen, dass das Kind von Schumacher es dir angetan hätte. Nee, ach. Wobei, das wäre auch wieder okay. Nee, wenn du sagst, ach, wenn ich Schumacher sehe, sehe ich praktisch immer rot. Dann schlägt mein Herz höher. Ja, ist aber nicht der Fall. Das ist schön. Nee. Gut, Maren. Jo. Was haust denn in deinem Herzen? Mein Freund. Mensch, das war jetzt aber auch easy. Ich hab's gerade gesagt, dass es nur die Freundin sein darf. Jetzt ist es dein Freund. Von dem bist du Fan? Ja. Du liebst ihn? Ja. Ja, das ist ja schön und richtig. Aber bist du Fan von dem? So wie, wie man, sagen wir mal, von Bayern München Fan sein kann? Oder von Werder Bremen? Ja. Oder von Schalke? Ja. Du bist ein Fan von deinem Freund? Ja, ich habe überall Fotos und ja. Ach, echt? Ja. Wieso, was denn für Fotos? Ja, Fotos von ihm. Aber nicht Poster? Und T-Shirts und so andere Merchandising? Gibt es da noch andere Merchandising-Artikel von deinem Freund? Ja, dann kann man doch ja, man kann doch nicht Fan sein, wenn es nicht entsprechendes Merchandising-Material hat. Da muss ich doch wenigstens eine Kaffeetasse dazugeben und dann irgendwie verranzten Aufsteller, Pappaufsteller aus der Tankstelle. So Sachen, die man dann eben sammeln kann. Was hast du jetzt alles gesammelt von deinem Freund? Wenn dein Freund jetzt praktisch morgen sofort, wollen wir nicht wünschen, aber interessant wäre, morgen sofort tot wäre und du müsstest jetzt ein Museum deines Freundes einrichten. Wie sehen denn die Ausstellungsräume aus? Hast du einen Schal von deinem Freund in den Farben deines Freundes? Welche Farben hat denn dein Freund? Welche Nummer trägt denn er überhaupt? Wie heißt der denn? Wo spielt denn der? Im Mittelfeld eher? Nee. Ist es ein Stürmer? Nein. Ein Schlüpferstürmer? Ja. Um jetzt nochmal den Na, eben sagst du nein, jetzt sagst du ja. Ja. Sag mal, ich lege dir jetzt gewissermaßen wieder meine Weltanschauung in deinen Blick. Das ist nicht schön. So, wir gehen jetzt mal durch dein imaginäres mein Freund ist Todmuseum. Okay. Was sehen wir da als erstes? Eine Boxershorts. Genau, da sind wir wieder beim Schlüpferstürmer. Okay. Welche Farbe hat die denn? Wie sieht denn die aus? Hast du die selber gehäkelt? Ja. Du hast... Quatsch! Jetzt sag nicht immer ja, wenn ich dir irgendwas unterstelle. Ja. Boxershorts sind in aller Regel nicht gehäkelt. Weil das sieht natürlich, gehäkelte Boxershorts, die nass werden, sehen total scheiße aus. Naja, und sieht dein Freund total scheiße aus? Nein. Dann hat er keine gehäkelten Boxershorts an, die nass geworden sind. Nee, nee. Okay. Und in dem Museum deines Freundes würdest du Boxershorts, findest du nicht ein bisschen intim? Oder vielleicht ein bisschen entwürdigend? Ja, wenn du nicht benutzt. Wo man sagt, aha, kick an, ihr Freund war ein oller Unterhosenträger, super. Unterhosenträger ist ja wirklich spannend, den würde ich gerne mal kennenlernen. Zwischen Boxershorts und Unterhose ist ein großer Unterschied. Wieso? Boxershorts sind Unterhosen, nur dass sie anders heißen. Nein. Und natürlich, heute werden doch immer nur noch Sachen umbenannt. Ansonsten ist es immer dieselbe Scheiße. Die Unterhose geht über den Arsch rüber und die Boxershirt... Na, was, geht die nicht über den Arsch? Lässt die den Arsch frei? Ja, doch, dein Freund ist ein arschfreier Unterhosenträger? Nein. Mein Lieber, dann ist er dann doch wieder museumswürdig. Hast du auch Fotos von dem von hinten? Wo man jetzt gewissermaßen quasi denkt, puh, wenn schon nicht große Freiheit Nummer 7, dann wenigstens die Arschfreiheit des Freundes von... Wie war dein Name? Maren. Maren? Ja. Ja. Nee, hast du kein Foto von hinten? Nee, also gewissermaßen eine Feier der Arschfreiheit. Ja, so ungefähr. Ja, die in den Irak exportiert werden soll. Systemwechsel. Ja. Überall Arschfreiheit in der Welt. Ja. Da bist du Fan von deinem Freund. Ja gut, jetzt haben wir eine Boxershorts. Okay. Okay, ich meine, ich kann mir ja schwer vorstellen, dass jemand dafür Eintritt zahlt, aber machen wir weiter. Denn verschiedene Briefe. Briefe? Handgeschriebene? Ja. Nee, hat er auf dem Computer fabriziert, nee, oder? Da hat er sich doch so ein Liebesbriefformular aus dem Internet runtergeladen, ausgedruckt und unterschrieben. Drei Kreuze gemacht wahrscheinlich. Nein. Richtig? Ja. Und was ist das Tolle an denen, außer dass es Liebesbriefe sind? Sind die irre so spitzenpoetisch, dass man sagen kann, da sind Sätze drin wie von Kapielski quasi? Gibt's überhaupt? Nee, die kommen mal vom Herzen. So ein feiner Mensch. Ja, die kommen vielleicht nicht von Kapielski, die kommen vom Herzen, aber ich meine, auch das, was vom Herzen kommt, muss ja formuliert werden. Und wenn es nicht schön formuliert ist, dann nutzt es ja nicht, dass man jetzt gewissermaßen made in Herzen hinten drauf steht, sondern wenn es scheiße aussieht, sieht es scheiße aus. Naja, sieht ja schön aus. Soll ich mal vorlesen? Ja. Okay, Moment. Ganz kleinen Moment. Wird er da nicht verrückt, wenn du deine Liebesbriefe öffentlich vorliest? Hast du nicht die Angst, dass jetzt 8 Weiber aufstehen und sagen, sag mal, das hier genau dasselbe hat er mir da hoch geschrieben? Nee, nee, der hört das nicht, der schläft. Nein, den ist er zu. Aber meinst du nicht, dass die anderen 8 vielleicht hören? Ach, egal. Moment. Du bist ja wirklich ein großer Fan von deinem Freund. Moment, warte. Ist es neue Rechtschreibung oder alte Rechtschreibung, die er sich, in seinen Liebesbriefen befleißigt? Nee, nee. Okay. Ach nee, nee. Na gut. Ja, ja, keine wahrscheinlich. Naja, gut. Und du willst wirklich hören? Ja. Okay. Also, ich kann ja dann immer noch abbrechen, oder? Ja. Ja, wenn es mir zu heikel wird. Ich meine, das ist ja eine Elbe, aber. Okay. Die Überschrift, ich vermisse dich. Ist die Überschrift, hat er keine Anrede? Sagt er nicht, meine liebe Marenmaus? Nein, das ist ja kein familiärer Brief oder so. Wieso, hat er den öffentlich plakatiert oder was? Nein. Ein offener Brief? War der in der FAZ abgedruckt? Nein, der ist... Mit 1000 Unterschriften? Von angesehenen Linksintellektuellen des Landes? Nein, nicht? Also ich lese jetzt vor. Ja. Maren, ich vermisse dich so doll wie nie. Ich habe Angst davor. Doll? Hat der Doll geschrieben? Mit D? D-O-L-L? Ja. Leg mal hin an. Gut, weiter. Also ich vermisse dich. Ja. Blablabla. Was denn blablabla? Da wird's doch spannend. Okay, mit diesem Brief wollte ich mich entschuldigen, was ich hier falsch gemacht habe. Und mit meinen Ausdrücken höre ich auch auf. Wieso, was sagt er denn immer? Ah, es tut ja jetzt nicht zu. Nein, wie genau, aber das ist ja interessant. Deswegen geht man doch in ein Museum, dass man vielleicht neue Ausdrücke kennenlernt. Die kennt schon jeder. Na sag mal, was sagt der immer? Nein, was so jeder Jugendliche immer sagt. Was denn? Ja. Sagt der fick dich? Mitunter. Na, aber ich bin genauso. Und von dem bist du Fan? Ne, ich bin genauso. Na super, ihr passt ja echt zusammen. Gut, weiter. Okay. Ausdrücken höre ich auch auf. Ich habe dir nie gesagt, wie doll ich dich liebe, also wird es langsam Zeit. Warum sagt, wie lange kennt ihr euch da schon zu der Zeit? Wir sind in einer Klasse, aber wir sind ja zwei Jahre fast zusammen. War das der erste Brief, den er dir geschrieben hat? Ja. Wart ihr da schon zusammen? Ja. Da bin ich gerade aus dem Urlaub gekommen. Also wie lange wart ihr da schon zusammen? Ein Jahr und noch ein paar Monate. Ein Jahr und ein paar Monate und der hat ja noch nie gesagt, dass er dich liebt? Doch, aber nie im Brief. Nee, der hat doch eben geschrieben, dass er dich liebt, aber geschrieben, dass er nie sagt, dass er dich liebt. Also geschrieben hat er im Brief, aber gesagt hat er nicht, sagt er, schreibt er. Ja, weil da hat das mir noch nie so gut, da konnte er es mir nicht so sagen. Na, aber eben hast du gesagt, er hat es dir gesagt. Mann. Und jetzt sage ich aber, er schreibt, dass er dir nicht gesagt hat. Was stimmt denn nun? Oh Mann. Sag mal, du konstruierst dir aber eine Welt zusammen, der hat es dir nie gesagt und du kriegst es nicht mit. Doch, aber der hat es mir nie geschrieben. Dann würde er doch schreiben, ich hab dir nie geschrieben, dass ich dich liebe. Aber jetzt schreibt er doch, er hat dir nie gesagt, dass er dich liebt. Das stimmt was nicht in eurer Beziehung. Maren, du solltest ja jemand anders suchen. Ja, das nimmt alles ein ganz böses Ende. Wie alt bist du denn? 15. Na, sieh zu, dass du die Kurve kriegst. Nein, da steht natürlich, ja. Sonst hast du den irgendwie bis 75 am Arsch. Das sind nur 60 Jahre. Da steht aber, ich habe dir nie gesagt, wie doll ich dich liebe. Dass er mich so doll liebt. Und wieso kann er dir nicht sagen, wie doll er dich liebt? Ja, vielleicht kann das nicht so ausdrücken. Ja, vielleicht hat er auch ja nicht gesagt, vielleicht liegt ja nicht Betonung auf doll, sondern auf wie. Wie doll ich dich liebe, nämlich sagen wir mal so. So Guppi-Größe praktisch, so von zwischen Daumen und Zeigefinger zum Buch von 250, also so. So doll. Nein. Ist da eine Skizze, sieht man, wie doll er dich liebt. Hat ja. Er ein Metermaß beigelegt? Nee, ich weiß schon, dass er mir lieb hat. Ja? Ja. Dass er mir lieb hat. ja. Okay, weiter? Ja. Okay. Ich würde übelst traurig sein, wenn du mich verlassen würdest. Übelst, das ist eine schöne Formulierung. Ja, weiter? Ich hoffe, du liebst mich auch noch und wenn du einen neuen hast, wollte ich dir nur sagen, dass ich dich nie vergessen werde. Freue mich auf Montag, dich wiederzusehen. Bitte bleib bei mir für immer, denn ich liebe dich für immer. Für immer? Das stimmt doch nicht. Mann, wie alt ist denn der? Der 17. Naja, da ist er 2 Jahre verlogener als du, aber ansonsten stimmt doch nicht für immer. Naja, man weiß ja nie. Naja, man weiß ja nie. Genau deswegen sollte man nie für immer sagen. Weil man eben nie weiß. Na, ich hab ihn auf jeden Fall lieb. Ja. Naja, das ist doch wenigstens was. Ja. Maren, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Einen schönen Abend noch. Dir auch. Okay. Tschüss. Tolles Museum. Ein Liebesbrief mit unsicherer Kinderhandschrift und eine Boxershorts. Naja. Eine neue Platte von PJ Harvey ist raus. Der von mir so hoch verehrten, eine Platte, die anzuschließen versucht an ihre bei mir erzielten großen Erfolge und die in gewisser Weise auch schafft. The Life and Death of Mr. Badmouth von der neuen CD von PJ Harvey. just think you're out for what you can get. Your bad mouth has killed off PJ Harvey, The Life and Death of Mr. Badmouth von ihrer neuen CD. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Meine Frage an euch, was haust in eurem Herzen, wenn ihr dem Fußball Einlass nicht gewährt? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo. Videoschnipsel. Ah, super, einer, der aufgepasst hat. Spitze, ich stell dich nach draußen, da wird deine Adresse aufgenommen. Damit ist jetzt für ein paar Minuten wahrscheinlich die... Ist er bei dir angekommen? Damit ist jetzt für ein paar Minuten wahrscheinlich hier die Leitung blockiert. Sind noch 5 Karten, werden noch verlost für den Best-of-Videoschnipsel-Vortrag am 25. nächsten Freitag, also Freitag nächster Woche, 25. Juni, 21 Uhr in der Volksbühne mit anschließendem Volksband-Konzert und DJ Bundesverdienstkreuz, Speiche, Disco und ebenso runter Danksagungsabfeiern an alle, die da waren und den aufmerksam verfolgt haben. Das gibt mir die Gelegenheit, noch darauf hinzuweisen, dass die letzte Sendung vor der Sommerpause, ich mache dann erst im September weiter, am 6. Juli ist und dass ich mir dachte, dass wir da vielleicht mal eine schöne Wunschmusiksendung machen. Das heißt, wenn ihr interessante Wunschmusiken, die nur hier in der Sendung gespielt wurden, also nicht nur in dieser Sendung, aber die auf jeden Fall in dieser Sendung gespielt wurden, wenn ihr da so Favorites habt, Sachen, die ihr gerne mal wieder hören wolltet und seien sie 8 Jahre her, dann schickt mir einfach eine E-Mail an kuttner@kuttner.de, schreibt in den Betreff Musik oder Musikwunsch drin. Und wenn ihr den Song oder irgendwie nicht so genau wisst, dann wenigstens eine ausführliche Beschreibung. Wann ich das mal gespielt habe, weiß ich auch nicht. Eine ausführliche Beschreibung, was das für eine Musik war, und dann würden wir am 6. Juli hier eine schöne Wunschmusik-Sendung machen. Jetzt sind die Leitungen tendenziell blockiert mit der Verlosung. Von daher ist es dann auch ganz praktisch, dass wir uns mal anhören, was David denn so angestellt hat, was den Zusammenschnitt der letzten Sendung betrifft. Hören wir uns also die inzwischen 50. Folge der Talkfunkers an. Geschichte einer Band, 50. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit. Gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter in absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine Kneipe namens Tralala, in der wir uns auf Dauer aber nicht aufhalten wollten. Also besuchten wir die Bagdader Niederlassung des deutschen Exportschlagers Kudam, wo allerdings wegen des 1. Mai-Feiertages die ganzen Geschäfte zu hatten. Und so vertrieben wir uns die Zeit unter anderem mit dem beliebten Hölderlin Songmorphing und dem jungen Menschen noch wichtigeren Thema Handy-Klingeltöne, weil mein Telefon gerade klingelte. Hey Mann, ich habe eine großartige Idee. Welche denn? Man müsste nicht als Handybesitzer, sondern als Anrufender bestimmen können, welche Melodie beim Anruf erklingt. Boah. Aber willst du dich trotzdem mal langsam ans Telefon nehmen? Vielleicht ist es ja was wichtig. Hey Mann, das ist eine großartige Idee. Hallo? Hallo, David. Ja, hallo. Stört's hier? Nein, schön, dass du anrufst. Was? Wieso was? Du kennst mich doch ja nicht. Nee, aber so wie du klingst, musst du Kutti sein. Kutti, jetzt fang nicht so an. Ja, aber bist du nicht Jürgens kleiner Bruder? Ja. Ja, also. Ja. Jürgens kleiner Bruder, sag mal. Was machen wir denn jetzt hier miteinander? Ja, weiß ich nicht. Du hast angerufen. Ja, wobei? Was? Wo denn jetzt? Wo? Ich bin jetzt hier gerade im Irak. Echt? Ja. Was machst du denn da? Ja, unter anderem mache ich hier Musik und rate mal mit wem. Weiß ich nicht. Hey Mann, rate einfach mal. Mit Kurt Cobain? Quatsch, Kurt Cobain ist doch von einer ganz anderen Band. Ach so. Der gehört auch zu den Talkfuckers. Gesundheit. Ja. Na? Na, Bernd Köke. Richtig, und wer noch? Dein großer Bruder. Ja. Komisch, wo ist denn der jetzt plötzlich hin? Weiß ich auch nicht. Hallo? Ja, ich bin noch da. Oh, bitte teuer. Was? Rufst du immer noch von Handy aus an? Wieso ich? Du hast doch angerufen. Ja, das weiß ich. Wieso sagst du dann, ich hätte angerufen? Na ja, bloß mal, um dich mal ein bisschen zu verarschen. Sehr witzig, wie alt bist du überhaupt? 17. Aha, 17. Warum? Bist du so Mathematik-Freak, Mathe-Freak? Ich wollte nur rausfinden, ob du noch in der Pubertät steckst. So. Und Turnschuhe trägst und Pokémon-Bildchen sammelst. Ach, aber total fetzige Turnschuhe. Und sammelst auch total fetzige Pokémon-Bildchen? Hallo? Hast du aufgelegt? Nee, ich will jetzt mich eingeschnappt. Ja. Pubertät ist, glaube ich, schlimmer als Hunger. Aber genauso wenig wie Hunger ein Grund, bekloppt zu sein. Ja und? Man kann doch kein vernünftiges Gespräch finden, wenn einer nicht mal weiß, wer von beiden nun angerufen hat. Nee, die tollsten Gespräche sind, wenn einer nicht weiß. Dann kann der andere gut fragen und der andere kann gut sagen. Hey Mann, können wir ja mal ausprobieren. Wer fängt an zu fragen? Ich? Na dann frag mal. Weißt du, wie Heidegger geschrieben wird? Mit Doppel-G oder mit einem einfachen G? Kommt drauf an, ob du Rick oder Martin Heidegger meinst. Aha, was fehlt denn, wenn man Theodor Adorno sagt? Was fehlt denn da? Entweder Subjekt oder Objekt und auf alle Fälle aber das Prädikat. Mensch, da fehlt das W in der Mitte. Quatsch, ist höchstens eine Frage der Redundanz. Was verbindet Bloch mit dem Leben? Kommt drauf an, ob du Grete oder Ernst Bloch meinst. So denn? Im Falle Ernst ist natürlich Ernst und im Falle Grete ist natürlich Kafka. Ach, welches ist eigentlich der tollste Fußballspieler in Deutschland? Keine Ahnung. Na, jetzt wird's ja interessant. Einer hat keine Ahnung und der andere hat ein Wollen. Ein Wollen? Ja. Ja, was willst du denn überhaupt? Gibst du mir deine Nummer? Was? Ich find dich total nett. Sag mal, du pubertierst ja wirklich. Oh, ich glaube, mein Akku ist alle. Akku alle. Ich glaube, wir müssen das Gespräch beenden. Dann müssen wir uns das Gespräch sofort beenden. Ja, tschüss dann. Tschüss, David. Pubi-Geschwätz. Ja, da kommt Jürgen wieder. Hey Mann, Jürgen, dein Bruder hat angerufen. Was? Ja, eben gerade. Also, das gibt's doch gar nicht. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. So, Kinder, ich hab ja jetzt geht. Die Karten sind weg, wa? Das ist so ein feiner Mensch. It's our time, bro. Dr. Wolf mit einem Song, unschwer zu erraten, der Summertime Blues hieß. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, die Karten sind weg. Wir telefonieren jetzt hier ernsthaft weiter. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Carsten. Hallo Carsten, Tag, Tag. Tag, Kuttner. So, was nimmt denn bei dir im Herzen den Platz ein, den bei Fußballfans der Fußball hat? Naja, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Also ich habe mir mal so gedacht, so... Geht da eher nur um Kenntnisreichtum und gefühlsmäßige Intensität? Ja, dann bin ich mal so bei mir selber, von mir selber aus in die musikalische Richtung gegangen. Die Musik? Von der Überlegung her. Ja. Und dann, wissen Sie, wenn man das mit Fußballclubs vergleicht, dann würde ich das quasi vergleichen mit... also lass mich raten, Bands. Richtig, ja. Na, Spitze, aber, Spitze! Welche Band jetzt bestimmt wäre bei mir, würde ich mal sagen, vom Kenntnisreichtum die Ärzte her. Echt? Ja. So von Anfang an? Na nee, ich bin ja natürlich noch keine... Nee, aber sagen wir mal, die Kenntnis kann man ja nach hinten ohne weiteres verlängern. Man kann ja, ohne dass man dabei war, gewissermaßen das antike Athen, 500 vor Christus, in- und auswendig. Ich kann den Stadtplan im Kopf haben und gewissermaßen in Gedanken immer durch die Stadt spazieren. In der Hoffnung, auf dem Markt Sokrates zu treffen. Ja. Ja. Und dann kennst du jetzt zum Beispiel Hagen Liebing. Den kenn ich, ja. Den kennst du? Das war der Bassist, der zweite Bassist. Super. Ach schön, war der zweite? Ja, ja, der erste, der war der Sani. Ja. Und dann? Na, jetzt ist es der Rott. Nach 5 Jahren Pause. Praktisch nur 3 Bassisten. Praktisch sind schon. Kann man ja nicht richtig von ordentlichem Bassistenverschleiß sprechen, oder? Naja, nee. Nee. Wo würdest du denn, sagen wir mal, den Verschleißfaktor bei den Ärzten am höchsten ansetzen? Dann doch schon bei den Bassisten, oder? Naja, nee, wie meinst du das mit Verschleiß? Naja, Fahr in Urlaub ist ja immer noch da. Der ist immer noch da. Ja, und Bela Dings da ist auch immer noch da. Ja, ja. Die sind ja praktisch nicht verschlissen. Nee, ach naja. Aber die Bassleute wurden verschlissen. Naja, ich würde mal sagen, der jetzt hier, der ist schon was Festeres. Meinst du? Ja. Naja, weil der schon eine Weile dabei ist. Ja, ja. Ja. Ja, vielleicht wird er aber auch mal. Den anderen Bein hochhalten. Ja. Guter Bassspieler ist an sich. Ja. Sag mal, denkst du denn, dass die Ärzte jetzt so eine Band sind, wo es sich praktisch, lohnt, jetzt so das Herz ranzuheften? Ja, also ich bin natürlich jetzt nicht so ein Groupie-mäßig. Ja. So, dass ich jetzt die Leute an sich total klasse finde, sondern eher so sage, dass sie extrem gute Musik machen, wenn man das musikalisch betrachtet. Ja, und kaufst du denn auch so Anstecker, T-Shirts, Kaffeetassen, Kulis, Feuerzeuge, Schweißbänder, so Sachen von den Ärzten? Nee, ich habe ein Poster, sagen wir mal, und dann halt natürlich die CDs. Bei mir ist das eher, dass wir das selber mit meiner Band, deren Lieder zum Beispiel, viel nachspielen. Ach so. Also das ist der größte Teil von unserer Musik, ja, die wir nachspielen. So, wir spielen ja mehr nach, wir haben nur ein paar eigene Lieder. Also ihr seid praktisch so eine Ärzte-Revival-Band und könnt jetzt eigentlich nur darauf hoffen, dass die möglicherweise bei einem Flugzeugabsturz schnell umkommen und dann könntet ihr sofort auf die Bühne springen und den Platz einnehmen. Nee, das nicht. Wir machen auch eigene Lieder. Wir haben so um die 10 eigene Lieder schon. Ach so. Die sich auch so ärztemäßige Lustigkeit bemühen? Oder ist das eher was Ernstes? Nee, eigentlich haben wir so der größte Teil ist von ernste Lieder, mein Kind. Eher ernst? Ja. Ah ja, das ist auch schön. Ja, ach, aber gibt's da auch so eine riesen dicke Ärztebibel, wa? Ja, so ein Riesenbuch. Wir haben quasi einen Hefter für Ärzte, so den wir... Ach so, aber es gibt da auch so Bücher. Also es gibt da so ein großes Ärzte-Fanbuch, oder? Ach so, dieses große Buch da. So ein Dicket. Ja, das habe ich nur wiederum nicht. So ein Schweret. Warum denn nicht? Na, ich finde die Musik wirklich krass, aber jetzt die Bandgeschichte so an sich... detailliert zu verfolgen, bin ich nicht. Also ich schätze mal, es gibt auch nicht viele Fußballfans, die sich von ihrer Mannschaft wirklich ein dickes, fettes Buch kaufen und jeden einzelnen Spieler analysieren und so. Ja, aber... einfach, dass es so weit geht wie bei einem normalen Fußballfan. Ja, aber weißt du denn, was jetzt gewissermaßen der erste veröffentlichte Ärzte-Song war? Der erste veröffentlichte? Ja. Den seit Single quasi raus. Ja, so quasi. Wüsste ich jetzt nicht, Westerland würde ich schätzen. Oder bevor die Ärzte waren, wer sie da waren? Na, dazwischen gab es noch Bands. dass ich. Aha, aber wisst ihr jetzt auch nicht so genau? Na, ich kenne hier diese Säulen Grün war. Ja. Dieser BLAW vorher. Ja. Und gut. Naja. Und das, aber das bewegt dich auch schon, also so konzertmäßig? Hast du da wenigstens die Tickets aufgehoben? Na, ja, bis jetzt war ich bloß auf Ehens. Auf Ehens, aber da hast du Ticket noch. Ja. Und war denn schön? Das war nicht schlecht, ja. Warum begeistern sich dann Mädchen immer so für die Ärzte, verstehst du das? Ach ja, weil sie vielleicht doch unter anderem viele so eine Poppy-Lieder schon bei haben. Ja. Die denn da in die Richtung gehen und vielleicht... Und wie findest du das, wenn die Ärzte so ein bisschen so Mädchenmusik machen? Ach, hat auch was, ja. Also rein musikalisch, weil man das kriegt man eigentlich erst mit, muss ich sagen, wenn man es selber nachspielt. Sie sehen so Leute zum Beispiel, wenn ich mich mit anderen darüber unterhalte, die keine Musik machen. Ja. Dass die das dann nicht so sehen, weil die das nicht so... Was jetzt so die musikalische Raffinesse betrifft, meinst du? Genau. Aha, ja. Da ist schon irgendwie echt... steckt schon was hinter. Ach, guck mal an, dann haben wir jetzt statt Fußball haben wir jetzt gesammelt Formel 1, der Freund von Maren und die Ärzte. Quasi. Quasi. Ja, noch nicht so. Quasi, das fand ich eine schöne Einschränkung von dir, das quasi. Ja. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Na, kein Ding. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Na, alles klar. Tschüss. So, Kinder, ab jetzt scheiden weitere Sportarten aus. Weitere Freunde scheiden aus. Und weitere Bands scheiden aus. Das heißt, wenn jetzt Leute unter dieser Telefonnummer, oder hier unter der... halbautomatischer Anrufbeantworter. Da jetzt hoch. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Oder aber eben hier unter dieser Telefonnummer anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Dann möchte ich nichts mehr von Freunden, von Sportarten oder von Bands hören, sondern dann müssen andere Dinge, andere Wesen, andere Sachen an der Stelle in eurem Herzen wohnen, an die bei Fußballfans an den Fußball vermietet sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hallo. Ja, guten Abend, guten Abend. Guten Abend, wer bist denn du? Hier ist Josef. Josef? Ja, und du hast dein Herz ist quasi auch vermietet? Nein, ich muss ganz kurz entschuldigen, aber bitte... Naja, gegen Entschuldigen ist nichts zu sagen. Und zwar rufe ich ganz kurz wegen anderem an. Ich wollte nur wissen, wann ist nochmal dein nächster Video... Vortrag. Der letzte vor der Sommerpause, Best of, ist am also nicht diese Woche, sondern nächste Woche Freitag, 25. Juni. 25. Juni. Und um wie viel Uhr ist das? 21 Uhr. Und wo ist das? In der Volksbühne. In der Volksbühne. U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz. Na, und du sollst da auch sein, ja? Ja, geht leider nicht, ohne dass ich da bin. Ja, wunderbar. Okay. Dann sehen wir uns. Naja, du mich auf jeden Fall, wa? Ciao. Tschüss. Hallo? Hallo. Hallo. Ja, wer bist du denn? Ich bin Martin. Martin, warum rufen wir heute hier wieder nur Kerle an? Sag mal, macht man so eine Sendung, dass man hier den ganzen Tag Abend mit Kerlen beschäftigt ist? Nee. Na, wieso nicht? Naja, wenn man doch eigentlich, sagen wir mal, wenn man dann schon so Radio-Star-mäßig, dann will man doch total umschwärmt werden und jetzt gewissermaßen mit Lippenstift seine Autogramme geben und nicht mit schmuddeligen Eddings. Martin. Ja. Ja, cool. Was wohnt denn bei dir an der Stelle? Bei mir an der Stelle neben meiner Freundin wohnt mein Computer. Denke. Ach, na, aber da kann man doch jetzt nicht so Fan sein von seinem Computer? Doch. Was ist denn das für einer? Schicker Computer. Na, nicht ein schicker, da musst du doch ein bisschen genauer beschreiben. Typ, Festplatte, Prozessor. Okay, also ich habe einen AMD Athlon 2,4 GHz, 200 GB Festplatte. Das ist ja neu. Und relativ neu. Ja, 2 Jahre halt. Und ja. Ein bisschen aufgerüstet. Ja. Ach, kann man denn Sachen verändern? Und das ist jetzt aber, du bist praktisch nur von deinem Computer Fan. Ja, oder bist du auch Fan so von total uralten? So ganz uralten, wo die Festplatte praktisch kleiner war als eine Briefmarke? Nee, nicht wirklich. Nee. Ach, naja, aber Mensch, sag mal, möchtest du Leute kennen, in deren Herzen ein Computer wohnt? Ja, wieso nicht? Dann kann ich mich mit denen messen. Nee, dann lieber Fußballfans. Die messen sich doch auch nicht, Fußballfans. Die lassen doch andere. Das finde ich, das ist auch das Clevere am Fußball, dass man nicht selber spielen muss, sondern immer 11 Jungs hat, die dann da irgendwie meinen, das kommt aber aus dem Arsch, wo man so, das ist doch ganz schön. Ja, okay, jetzt ist aber langweilig, da kann ich ja selber nicht aktiv werden dabei. Naja, das ist doch das Schöne, dass man selber nicht, ansonsten muss man selber schon immer aktiv, immer schon allein jeden Morgen aufstehen. Finde ich schon ohne Zumutung. Warum gibt's da nicht Leute für, die für einen machen? Keine Ahnung. Wäre doch besser, oder? Ich meine, warum hast du einen Computer, weil du selber zu voll bist zum Rechnen? Nee, nicht unbedingt. Oder natürlich, klar, dann hast du irgendwelche schicken Grafikprogramme. Warum? Weil du deine Filzis hast austrocknen lassen. Könntest du auch selber schöne Bilder malen. Was machst du mit dem Computer? Ich spiele. Ja, spielen, genau. Da könntest du auch einen Würfel in die Hand nehmen. Es macht doch mal nicht so einen Spaß, wie natürlich. Wenn ich auf einer LAN sitze, nee, und spiele. Naja, nee, das ist genau wie Fußball. Also, das ist ja noch schlimmer als Fußball kicken und Fußball spielen. Das Verhältnis von Fußball kicken und Fußball spielen ist dann, würde ich sagen, aktiveres als Computer spielen. Ja, würde ich nicht sagen. Denn richtig schön, wer gibt 18, 20 Passe, so, das ist spielen. Oder den Würfel über den Tisch brettern. Verstehst du? Gut, na, hast du schon mal gespielt? Na klar. Was hast du denn gespielt? Verrücktheit gespielt. Und das kann ich super. Also da solltest du mal Leute, die mich kennen, fragen. Da sagen die, da läuft der mal zu hoch vom Hof, wenn er wieder verrückt spielt. Oder Theater. Auch schön spielen. Schön Theater spielen. Theater, verrückt und knack. Das habe ich bei der Armee gelernt. Das heißt, glaube ich, unter normalen Menschen schwimmen. Ein Spitzenkartenspiel. Oh je, ich kenne das auch. Aber. Naja, siehst du, das ist großartig. Lahm. Lahm. Nicht lahm, lahm. Lahm. 20 Freunde treffen sich und zocken. 20 Freunde treffen sich, sitzen da vor halb zerkauten Pizzen, oder? Ah, nur zocken, ohne Essen. Mein lieber Freund, Fan von seinem Computer. Wartet alle, die habt schrecklich, oder? Nö, finde ich nicht. Ich finde das okay. Na gut, dann findet weiterhin okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, gut. Tschüss. So, damit sind jetzt technische Geräte auch ausgeschieden. Kinder, was in euren Herzen wohnt? Ist das schrecklich? Ich dachte, hier kommt vielleicht doch nochmal ein Ich-Theologe oder jemand, der versteht, ein anständiges Herbarium anzulegen. Und was kommt? Formel 1, der Freund von Maren, die Ärzte und der 2,4 Gigahertz Computer. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Svenny. Jo. Svenny, Tag Svenny. Wie alt bist denn du? Fast 18. Fast 18? Ja. Das heißt, du bist 17? Ja. Und ein Mädchen? Ja. Na, das ist doch mal was. Hallo Svenny, was wohnt denn in deinem Herzen? Ist da aber Fußball nicht, aber anstelle von Fußball. Darf jetzt aber nicht der Freund von Maren sein, nicht die Formel 1, die Ärzte oder ein Computer? Nö, die Toten Hosen. Ich hab da gesagt, keine Bands mehr. Ja, weil das ist die ja Toten Hosen sind doch ohne Band oder sind jedenfalls soweit, was sich als Band bezeichnen würde, ja, oder? Naja, aber nee, jetzt haben wir schon die Ärzte gehabt. Ja, das ist ja irgendwie wie Beatles und Stones. Jetzt hör auf, Tote Hosen, Ärzte. Ärzte sind jetzt schon genannt worden. Hast du was anderes, was noch in deinem Herzen wohnt? Nee. Ja. Was denn? Fußball. Ja. Na, aber geht doch um anstelle von Fußball. Nee, Mensch, Svenny, du hast nicht aufgepasst. Ist das schrecklich hier. Also, dass die jungen Menschen heutzutage immer so unkonzentriert sind. Sagte dein Lehrer nicht häufig auch, dass ich die Klasse quasi nicht konzentrieren kann? Kommt da nicht auch immer wieder der Aufruf, jetzt aber bitte mal nach vorne schauen, Hefte raus, Klassenarbeit, so in der Art? Nee. Kommt nicht? Hm? Wieso ist der selber so unkonzentriert, der Lehrer? Der ist doof. Habt ihr überhaupt noch Lehrer? Ja. Ach, doof. Das ist leicht gesagt von einem Lehrer. Vielleicht ist er ja nicht doof. Doch. Hast du dir mal überlegt? Könnte auch der Fall sein, dass ihr doof seid. Nee, das wieso? Wie kommst du denn darauf? Jetzt mal zwei gute Argumente, warum ihr nicht doof seid. Naja, das ist, der macht den Unterricht einfach nur scheiße. Das ist kein Argument. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch doof seid. Nee, vielleicht seid ihr sogar doofer als der den Unterricht scheiße macht. Nee. Also könnte ja stimmen, was du sagst, dass er den Unterricht scheiße macht. Ist aber kein Argument dafür, dass ihr nicht doof seid. Der macht den total langweilig. Nee, aber du sollst ja mal ja, aber woher weißt du, dass ihr nicht auch langweilig seid? Nee. Wenn du ihn fragen würdest, würde er auch sagen, er macht keinen langweiligen Unterricht. Er macht keinen scheiße Unterricht. Würde er sagen, wenn du ihn fragst, er würde sagen, er macht scheiße Unterricht? Frag ihn doch mal. Würde er nicht sagen. Aber Svenny, du sollst ja jetzt mal zwei Argumente bringen, warum ihr nicht scheiße und langweilig seid. Woran merkt man das? Wenn man jetzt als Lehrer vor der Klasse steht, man kickt jetzt runter und was sieht man? 20 Nieselprime. Oder? Mit Federtaschen, wo dann Ruf geschrieben ist, Ärzte, tote Hosen, wiss ich was. Und? Ist doch ein Anblick, der lässt einem die Haare zu Berge stehen, findest du nicht? Da würde man da denken, mein Gott, sind die scheiße, sind die Gott, mein lieber Gott, sind die langweilig. Andere Lehrer außer der sagen, alle wir sind in Ordnung. Wieso? Naja, das sagen die nur, weil die sich ein bisschen ranwanzen wollen an euch, weil die sich eine bequeme Position erheucheln wollen. Nee. Was gibt ihr denn Anlass dazu, denen zu trauen, die sagen, ihr seid okay? Den Lehrern. Warum sollen die nicht lügen? Nee, weil die in Ordnung sind. Woher wissen denn, vielleicht tun die nur so, als ob sie in Ordnung sind. Und warum sind sie in Ordnung? Weil die sagen, dass ihr in Ordnung seid. Nein. Kinder, da seid ihr in einem Lügengespinst, die jeder sagt vom anderen, dass er in Ordnung ist, nur um seine Ruhe zu haben. Denkt aber heimlich, Gott sind die scheiße. Und der, Gott sind die langweilig. Der eine Lehrer, der hat auch wirklich gut unterrichtet. Was unterrichtet denn der? Erdkunde und Sport. Ja, Erdkunde und Sport ist keine Kunst. Mathe soll er unterrichten. Mathe. Ja, siehste, Mathe gut zu unterrichten, da merkst du, dass du einen guten Lehrer hast. Mathe bist du Mathe-Fan? Ich eigentlich relativ gut bist du Mathe-Fan? Bist du Mathe-Fan? Nein, Fan nicht. Warum können denn tote Hosen und Mathematik nicht Hand in Hand gehen? Geht. Geht? Das würde gehen, ja. Also ich mein, ja, Jinge, geht aber nicht. Würde gehen. Geht aber nicht, oder? Na doch. Echt? Ja, also würde ich jetzt immer nur so sagen, ja. Gut. Naja, dann will ich dir mal vertrauen. Ihr seid ja nicht scheiße, ihr seid ja nicht langweilig. Dazu sagen, dass ich Fußballfan bin, das ist was anderes, weil ich ja ein Mädchen bin. Naja, aber der Ding ja jetzt gerade um die Stelle, die, wenn man den Fußball rausschmeißt, frei wird, womit die besetzt wird. Und jetzt hast du eine Band in der Hand. Das ist nicht schön. Ja, ich danke dir aber. Ich danke dir aber trotzdem für deinen Anruf. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ich gehe jeden Morgen vor ein Aufstehen aus dem Haus, ich kipp mal in die erste Bahn, ich komm schwer rein, ich komm schwer raus, ich ruch und schlaf mir aus der Lunge und ein Kaffee in Gemüt und ein Popel aus der Nase, wenn das keiner sieht. An Zeitung stand, das will ich noch kleines Geld und ich kick in der Bassett, was passiert so eine Welt? Und dann stoß ich nochmal auf und dann stoß ich in den Horn und dann stoß ich in den Kittel und dann wird der Tag geboren. Und dann schreit ich nach einem Besen, ohne Besen hier Besen. Und dann fliegt durch die Gänge und das Zimmer und der Dränge. Und ich wehe und ich wische und ich dampfe und ich zische. Und ich wehe mal mit dem Dreck. Ihr macht einen hin, ich mach'n weg, ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Mach hier sauber von der Mark. Meine ganze Belegschaft, die ist freundlich zu mir. Selber machen sie mir gern und so brauchen wir hier. Und spendieren wir mal einen Kaffee und eine Pause und ein Wort. Zum Angst, ich höre hier auf, zum Angst, ich gehe hier fort. Und ich reife nicht mehr an einen Besen, als wäre der Besen nie gewesen. Und fehl nicht mehr durch die Gänge und lass hier Dränge, sind hier Dränge. Und höre auf mit denen ihr Wische und ihr Dampfe und ihr Zische. Und quäl mal nimmer mit dem Dreck. Ihr macht mir hin und keiner weg, ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach sauber. Ich mach hier sauber. Doch überleg ich mir denn sauber. Das wird ja niemals richtig sauber. Aber das ist mal ganz derselbe Dreck. Das krieg ich niemals richtig weg. Aber das ist mal ganz derselbe Dreck. Ihr macht ihn hin, ich mach ihn weg. Und ich quäl mal mit dem Dreck. Und krieg ich niemals richtig weg. Ich mach sauber. Ey, ich mach sauber. Körper der Einfalt heißt diese durchaus seltsame Band. Die CD ist schon uralt, von 91. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. Fritz Info. 0.34 Uhr, das Wetter nachts ist es bewölkt und regnerisch. Die Luft kühlt sich auf 12 bis 8 Grad ab. Am Tage ist es wechselhaft, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen nur noch auf 16 bis 19 Grad und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem 1:1 gegen die Niederlande in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Thorsten vom Wege. Die Schützlinge von Rudi Völler begannen couragiert und gingen zurecht durch einen Freistoß von Thorsten Frings nach einer halben Stunde in Führung. Nach dem Wechsel erhöhten die Niederlande den Druck, mussten aber bis zur 81. Minute warten, ehe Ruud van Nistelrooy mit einer artistischen Einlage Geburtstagskind Oliver Kahn im deutschen Tor aus kurzer Entfernung überwinden konnte. Mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung rehabilitierte sich die DFBL für die schwachen Leistungen in der Vorbereitungsphase und erhielt sich alle Chancen, das Viertelfinale der EM zu erreichen. Das Auftaktspiel in der Gruppe D gewann Tschechien mit 2:1 gegen Lettland. Die Bundesregierung und die Wirtschaftsverbände haben sich offenbar auf einen Ausbildungspakt geeinigt. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Danach will die Wirtschaft 30.000 neue Ausbildungsplätze zusagen. Thüringens SPD-Landeschef Macier bleibt vorerst im Amt. Der Parteirat habe ihm das Vertrauen ausgesprochen, sagte Macchi am Abend nach einer Krisensitzung. Die Sozialdemokraten hatten bei der Landtagswahl am Sonntag nur noch 14,5% der Stimmen erhalten. Die USA wollen den ehemaligen irakischen Machthaber Saddam Hussein nicht in absehbarer Zeit an die irakische Übergangsregierung übergeben. Das sagte Präsident Bush. Übergangsministerpräsident Alawi hatte zuvor gesagt, Saddam werde den Irakern binnen 2 Wochen überstellt. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. We wish you a merry Juli. We wish you a merry Juli. We wish you a merry Juli. And a happy Sommer. Fritz im Juli. Fritz präsentiert Never be the same. Das Populario Festival bei Senftenberg. Der Wu-Tang Clan live in der Columbia Halle Berlin. Das Fritz Love Radio, live aus dem Café Schönbrunn. Das Melt-Festival bei Gräfenhainichen. Sie, das exklusive Radiokonzert. Fritz im Juli. Mehr Infos, fritz.de. Das Populario-Festival, der Wu-Tang-Clan, das Fritz Love Radio, das Melt-Festival und Sie, das exklusive Radiokonzert. Tu alles zusammen, dann heißt das dreiste Musik und im Radio Fritz. The Little Bear Song. I'm Sam the Little Bear. Climbing up the hill. But he broke his ground wall. He tumbled up the hill. Then he flipped back up the hill. There goes that bear again. Let's see him do that. a pocket for his and leads to drink. Nur mal, um klarzustellen, was für ein Sinn, dass sich das hier handelt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Georgia und August Greenberg waren es eben. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, Kinder, wenn wir jetzt hier, viel Zeit ist nicht mehr, mal wieder so eine Art Schnelldurchlauf machen, oder? Was so in eurem Herzen wohnt? Sport nicht mehr bitte, Formel 1 wurde genannt. Freund von Maren nicht mehr, bitte. Also andere Freunde auch nicht. Die Ärzte wurden als Band genannt. Keine Bands bitte mehr. Computer, keine Computer mehr. Also jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir wenigstens eine interessante Sammlung zusammen. Hallo? Ja, hallo, ist Friedrich. Hallo, Friedrich. Na? Du bist jetzt hier praktisch im Schnelldurchlauf gelandet. Ja, wunderbar. Du musst jetzt quasi sofort eine Antwort auf die von mir gestellte Frage, was wohnt im Herzen von Leuten, die keine Fußballfans sind? Okay, ich bin erstmal Basketballfan, aber das wohnt nicht. Sport, darf nicht, Sport ist over? Ja, genau, deswegen, ich bin Christ und Gott wohnt in meinem Herzen. Gott wohnt in deinem Herzen? Genau. Na, das ist ja mal eine klare Ansage. Das ist meine volle Überzeugung. Du bist richtig Fan von Gott? Ja, genau. Total Fan? Ja, finde ich richtig gut. Alles. Ja, der ist ja, sag mal, Merchandising-mäßig ist das ja auch alles nicht schlecht ausgestattet, oder? Ja. Gibt da überall schön Kreuze und so? Ja, genau. Je nachdem, wie man dann dahinter steht oder auch nicht. Ne? Also bist du denn eher so kreuzgott-orientiert oder irgendwie anders? Nö, Gott ist ja nicht am Kreuz gestorben, sondern sein Sohn. Aber genau. Nee, aber ich meine, um jetzt gewissermaßen deine Gottesfantum zum Ausdruck zu bringen, hängst du dir da ja eine Kreuze rum? Oder sag mal, es gibt ja so die Goethe-Variante, dass man sagt, Gott wohnt in der Natur, ich gieße lieber Blumen. Ach so, nee, ich bin in einer freien evangelischen Gemeinde. In einer freien evangelischen Gemeinde. Ich bin da so aktiv Mitglied und so. Ja. Und hab nicht mal ein Kreuz um. Ah. So einer. So einer? Ja, genau. Den man jetzt gewissermaßen... Mann, da habe ich jetzt aber hier mein gotteslästerliches Lied. Oh, das kann ich jetzt auch nicht spielen, nee, oder? Das würde ich durchraten. Du kriegst hier, ja. Aber ich meine, es brecht immerhin. Ja, naja, gotteslästerlich ist ja da nicht so doll, wa? Naja, nicht so gotteslästerlich, aber sagen wir mal einen unschönen Aspekt praktisch von Gott. Ach so, und der wäre? Naja, dass Gott ja quasi immer auf allen Seiten mitspielt. Beruft sich ja jeder auf Gott, oder? Ja, das ist ein ganz großes Problem. Also so sagen wir mal, wenn Fußball ist, bekreuzigen sie sich auf beiden Seiten. Wenn Krieg ist, werden auf beiden Seiten die Waffen gesegnet. Und geht ja immer um Gott und Vaterland. Ja. Auf beiden Seiten, wo man denkt, Mann, was für eine multiple Persönlichkeit dieser feine Herr Gott, oder? Ja, das ist halt, ob richtig oder nicht, ne? Ja, wenn ich jetzt, aber vielleicht kannst du mir jetzt, würde ich ja mal sagen, vielleicht, dass du dir mal den Song anhörst. Und dann sagst, was du davon hältst. Okay. Ja? Dann machen wir das mal. Genau. So, dann hörst du dir den an und dann, der dauert nur anderthalb Minuten und dann mal Kommentar dazu. Genau, das halte ich durch. Okay, gut, bis gleich. Jo. Die Glocken läuten und die Salven krachen. Nun danket Gott als Mörder und als Christ. Er gab uns Feuer anzufachen. Wisst, Volk ist Pöbel, Gott ist ein Faschist. Das hört man ja nicht so gerne als Fan von Gott, oder? Ja, also ich muss mich auch erstmal entschuldigen, weil die Klangqualität, die ist echt dermaßen wundervoll so. Hier am Telefon, dass ich den Text noch nicht hundertprozentig mitgekriegt habe, nur die Anschuldigung, dass er ein Mörder und ein Faschist ist. Ja, und ja, ja. Ja, das bezieht sich, kennst du die Kriegsfibel von Brecht? Da hat er mal so Fotos gesammelt und dann immer so ein Vierzeiler drunter geschrieben. Das geht dann wahrscheinlich darum, warum lässt Gott Leid zu uns im Zeug, wa? Nee, das bezieht sich, glaube ich, damals auf den spanischen Bürgerkrieg oder irgendwas, wo jetzt gewissermaßen, die hießen ja Faschisten, so da rumstanden mit lauter Pfaffen, darf man Pfaffen sagen? Mit lauter Kirchenvertretern ja. Und so quasi waffenmäßig gesegnet. Und zu sagen, Gott ist auf unserer Seite. Wir sind Faschisten, Gott ist ein Faschist. Da distanziere ich mich auf jeden Fall voll von. Wovon? Ich denke nicht, dass Gott hinter diesen Leuten gestanden hat. Ach so, das sagen die aber eben auch immer. Ja, genau. Ja. Wie macht genau. Gibt's denn da irgendwo eine Entscheidungsinstanz, wo man weiß, was Gott jetzt wirklich meint? Ja, da würde ich. Also ich meine, wenn sich jetzt kickt der Irak an. Ja. Saddam Hussein hat gewissermaßen seinen Gott. Ja. Und Bush. Hoch gottesfürchtig bis zum Abwinken, oder? Ja, das ist die Frage. Ja, wo oder? Du denkst, wo ist denn da jetzt Gott? Ist Gott embedded? Sitzt der gewissermaßen bei der 101. Luftlandedivision der Amerikaner? Oder ist Gott quasi Taliban-Kämpfer? Ja, also... ja. Oder ja, Hussein-Fan? Die Menschen machen sich das da raus, was sie wollen. Ach, schwierig, oder? Die holen sich das alle so hin, ja. Ja, Also ich nehme mir da so die Bibel als absolute Grundlage und dann kann ich zum Beispiel sagen, dass ich ein Problem damit habe, dass vielleicht Bush so sich voll auf Gott beruft. Aber sag mal, die Bibel ist ja so widerspruchsfrei auch nicht, oder? Also ich meine, wenn du Scheiße machst, dann findest du schon immer noch auch in der Bibel einen Satz, der sagt, ist richtig. Ja, wenn du ihn aus dem Zusammenhang reißt. Ja. Dann kannst du auch die Bibel aufschlagen und lesen, dass du dich jetzt bitte erhängen sollst. Ja, genau, meine ich ja. Ja, aber wenn es... Aber du sagst ja, du hältst dich an die Bibel. Woran denn da? Wie bitte? Woran hältst du dich dann da an dir, wenn du jetzt sagst, du hältst dich an die Bibel? Na, wenn da zum Beispiel steht, dass ich keinen anderen Gott neben Gott haben soll. Ja. Dann habe ich halt auch nur Gott und glaube nicht noch an irgendein anderes Zeug. Aber dann gibt's ja auch keinen anderen, wenn es nur einen Gott gibt. Ja, genau. Dann fällt's ja leicht. Dass man dann sich zum Beispiel, wie man jetzt so die Vergötzerung zum Beispiel, dass ich mich jetzt über dass ich das Geld zu meinem Gott mache oder sowas. Ach so. Sowas nach dem Motto jetzt. Aber wobei, andererseits, Geld ist auch nicht schlecht, oder? Ich meine, Gott ist schon natürlich. Okay, aber Geld ist auch... Pff. Und Gott kann auch mit Geld segnen, denke ich, durchaus. Ja. Nur ich denke, man kann es auch missbrauchen. Aber immer die Falschen. Ja, das, immer öfter. Oder? Ich meine, warum segnet der immer diese Ackermänner und Esser-Arschlöcher? Das ist die Frage. Oder den BVG-Vorstand. Tja. Mit Dienstwagen. Tja, klar. Das kann man nicht erklären? Das ist das Ding. Da schieben wir es dann nämlich Gott zu. Dabei haben es ja letztendlich alles nur Menschen gemacht. Ach, das ist aber auch leicht. Und da sagt man irgendwie, für Jude ist Gott zuständig und für den anderen ist es aber der BVG-Vorstand oder die Deutsche Bank zuständig. Nee, ich würde auch nicht immer unbedingt sagen, dass dann dafür für das Gute alles unbedingt aber, Gott zuständig aber ist. Warum, aber ich denke, dass er uns mit einem freien Willen geschaffen hat. Aber warum kann Gott nicht mal ein bisschen für Ordnung sorgen? Nochmal, so wie so eine Währungsunion praktisch, dass alle 5000 Mark auf dem Konto haben, alle von Indien bis hierher, von Indien bis Ackermann. Du, das finde ich aber ein cooler Punkt, den du gesagt hast, warum kann Gott nicht mal für Ordnung sorgen? Ja. Weil Gott uns mit einem eigenen Willen geschaffen hat. Nimm mal jetzt dein persönliches Leben oder ich nehme mein persönliches Leben. Ja, na, ich würde mich reinschicken, wenn jetzt Gott ins Zimmer tritt und sagt, Pom, du hast 5000 Mark auf dem Konto, würde ich sagen, lieber Jörg, halt nicht dagegen. Na, aber wieso? Das Ding ist ja, lass ihn doch mal Ordnung machen in deinem Leben. Ja, macht er doch nicht. Na, hast du ihn mal machen lassen? Das ist nämlich die Frage. Naja. Genau. Ist natürlich eine gute Frage. Würde ich ihn drin lassen, wenn er klingelt. War darauf läuft es ja hinaus. Na, ich denke, aber wie viele Leute würden ihn dann klingelt hat. Wie viele Leute würden ihn dann drin lassen, wenn er klingelt? Ich denke eher weniger. Aber warum denn? Er ist doch Gott. Ich hab jetzt. Warum kann er nicht dafür sorgen, dass die Tür aufgeht? Also ich habe jetzt in der Woche erlebt, dass mehrere Leute ihr Leben Gott übergeben haben bei einer Evangelisation. Sag mal, und bei Bush, hat er da nur geklingelt und hat er ihn drin gelassen? Oder hat da jemand anders geklingelt? Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke nur, dass er bei jedem Menschen auf jeden Fall rumklingelt. Auch bei dir und bei allen so, denke ich mal. Mhm. Würde ich mal auf jeden Fall so sagen. Ist meine feste Überzeugung. Und das muss dann halt jeder selber verantworten. Mein Lieber, weil das nächste Mal kommt, dann soll er nicht so früh klingeln. Ich schlafe immer so lange. Ja. Ja, aber jetzt sag doch mal, warum kann er denn nicht mal für ein bisschen Ordnung sorgen? Warum muss denn jetzt, also ich meine, wie lange kickt er sich, 2500 Jahre oder was? Wie lange kickt er sich denn an? Ich denke. Aber 2500 Jahre Scheiße am Stück ist echt ein bisschen viel, oder? Ja, und ich denke auch, dass es nicht mehr lange geht. Also ist jetzt da meine persönliche Überzeugung, muss ich dazu sagen. Du hoffst, dass du das selber noch erleben kannst? Wie, was soll ich das? Naja, dass er nochmal hier ordentlich aufräumt. Ich denke, das Aufräumen wird in Form des Gerichts kommen. Aber immer erst hinterher. Na, ich denke. Warum kann das nicht vorher sein? Warum ist das jüngste Gericht immer erst, guck mal, der Mensch ist ganz lange tot, dann lebt er eine kurze Zeit, dann ist er wieder tot. Und warum ist es dann erst nach dem Leben? Warum kann das jüngste Gericht nicht vorm Leben schon sein? Dass alle gewissermaßen ihr Urteil kriegen und praktisch alle auf Bewährung im Leben sind. Das wäre doch schön. Ja, das wäre schön. Ich denke genau. Aber, weil das ist ja, natürlich, das ist jetzt, ich kann jetzt nur dein Beispiel nehmen, weil jetzt kein anderer da ist, aber ich denke, weil du immer sagst, warum räumt denn Gott nicht mal auf? Genau. Ich denke, die Menschen haben alle ihren eigenen Willen, die bauen alle die Scheiße auf der Erde. Und dann sollen sie doch einfach mal Gott in ihr Leben lassen und gucken, was er macht. Aber wo ist denn dann der Ort vom Gott, vom lieben Gott, wenn die alle ihren eigenen Willen haben? Ich denke, dass Gott keinen Bock darauf hatte, irgendwelche Marionetten zu schaffen. Denn das wäre doch, Gott hat uns doch geschaffen, dass... Ja, sag mal, aber das Leben ist doch keine Fernsehsendung für den lieben Gott. Nur, dass er, weil der irgendwie Action-Fan ist. Nee, das nicht. Er kickt immer da und, oh, bomm, schick wieder einen Krieg da. Oh ja, jetzt, Mann, jetzt wird's da ruhiger, muss da Krieg sein. Nee, da wird da nicht für sein. Eigentlich hat er sich das alles anders vorgestellt. Meinst du? Ja, deswegen war doch damals die ganze Story mit Adam und Eva und so. Und das Paradies. So war es doch eigentlich gedacht, dass naja, er die Erde schafft und den Menschen... Aber der hat sich doch auch die Schlange ausgedacht. Und den Apfel. Der hat sich nicht ausgedacht. Das ist eine ganz komplizierte Story. Ich weiß ja nicht, das ist doch der gefallene Engel. Ach so. Ah, naja. Deswegen, aber allmächtig ist er doch eigentlich, oder? Allmächtig ist er auf jeden Fall, ja. Und deswegen wird er auch... Wobei, du weißt ja, da entsteht immer gleich die möglicherweise etwas blasphemische Frage, ob er auch so mächtig ist, dass er einen so schweren Stein machen kann, dass er den nicht selber heben kann. Ah, das ist eine coole Frage, ja. Die ist total fies, oder? Die ist cool, die Frage. Genau, wenn man sich die überlegt, dann zweifelt man doch an der Allmacht Gottes. Doch, die Frage nach Sinn und Unsinn. Wie nach Sinn und Unsinn? Na, dieser Frage, also ich hab mir hat auch mal jemand diese Frage gestellt, die fand ich übelst cool, nur ich hab dann einfach irgendwann aufgehört nachzudenken, weil ich mir dachte, das bringt mich nicht weiter. Und manchmal denke ich, komme ich auch als Christ an irgendeinen Punkt, wo ich mir einfach sagen muss, da habe ich einfach mal keine Ahnung, da glaube ich einfach. Okay. Und genauso ist es auch bei den Evolutionsforschern und bei allen Leuten. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir und bitte dir und so. Und würde mich jetzt dem Kernkraftwerk Fessenheim zuwenden, in der Hoffnung, dass Gott ein Auge drauf hat. Okay. Also ich meine, wenn das in die Luft geht, dann ist aber auch total die Kacke am Dampfen. Du, und dann lass mal Gott in Ordnung bringen. Ja. Gut, lieber Gott, kümmere dich ums Kernkraftwerk Fessenheim. Na, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, und ja, genau. Und wenn er klingelt, bei mir bitte nicht so früh, ich schlaf so lange. Ja, und dann musst du mal gucken, was du sagst, wa? Genau. Dann hol ich ihn erst, betrinkt der Kaffee? Mhm. Ja? Keine Ahnung. Ach so, naja, wer muss ihn selber fragen? Leichte Schulter. Nee, aber ich wollte jetzt gerade sagen, wenn er klingelt, dann lass ich ihn rinnen. Ja. Und dann setzen wir uns beide in die Küche. Und unterhalten uns, unter anderem über die Frage mit dem Stein. Gut. Und ob er echt so ein Action-Spezialist ist. Vielleicht kannst du dich ja wirklich mal mit ihm unterhalten irgendwann. Genau, mach ich. Gut. Also ich unterhalte mich mit jedem. Gut. Okay. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Tschüssi. Tschüss. So, wollen wir mal kicken, was im Fessenheim los ist. Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Obreitsaf in Verbindung. Ja? Die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 11. Juni 2004. Block 2 hat diese Woche dem Netz die verlangte Leistung geliefert. Abschaltung Block 1. Die Reaktorbeladung mit den 157 Brennelementen ist beendet. Einweihung der Maison des Energies. Mehrere ÖDF-Direktoren, dabei Joseph Sanchez, Direktor des Kernkraftwerkes, hatten den Vergnügen, die neue ständige Ausstellung der Maison des Energies am Donnerstag, den 10. Juni, zu eröffnen. Guten Tag, Schwalben. Die Fensterschwalben sind wieder da. Um ihre Isolation zu erleichtern, hat das Kernkraftwerk 70 Brütkäfige aus Terrakotta installiert. Diese wurden von der Keramik-Lack-Verein aus Fessenheim dargestellt. Diese Brütkäfige werden den Schwalben erlauben, ihren Jungen von den Raben zu beschützen können. Die Raben reißen die Neste auf, so dass die Jungen zu Boden fallen. Ein leichtes Festmahl. Diese Tätigkeit ist in der Einheit mit dieser von März 2003, die zukünftig für die Fauna getan wurde. 35 Brütkäfige wurden installiert für verschiedene Bewohner, wie die Meisen, die Waldkauzen oder die Schmarrzarzen. Willkommen in der Maison des Energies. Die Maison des Energies ist jeden Mittwoch und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Da werden Sie alle Produktionsmittel, um Strom herzustellen, entdecken. Die Wasserenergie, die Atomenergie, die Erdewärmeenergie, die Sonnenenergie und die Windenergie. Die Maison des Energie befindet sich neben Wasserkraftwerk von Fessenheim. Besichtigung für angemeldeten Gruppen an folgender Telefonnummer: 00 33 3 89 83 51 23. Blende schon mal ein bisschen aus. Komplizierte Zusammenhänge, die kaum zu überschauen sind. Wer, die Schmerzarzt nennen, was das wohl für Vögel sind, man hat so überhaupt gar keine Vorstellung, oder? Kinder, wir sind tendenziell am Ende der, also nicht tendenziell, das galoppiert in Richtung Ende hier. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Good night. Kinder, sagen wir Tschüssi, oder? Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wer einen Wunsch hat für die Wunschmusiksendung am 6. Juli, der muss eben einfach goodnight.de schreiben. Tschüss. Nee, tschüss. Oh, ich wünsche noch, tschüss, dass viel mehr Leute was im Herzen haben sollten, wie zum Beispiel Feuerwehr oder Johanniter oder THW. Ciao, ciao, ciao. So, Mensch, jetzt hier, jetzt machen wir richtig Schaluss, oder? Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Ja, tschüss, Kuttner. Hallo, viel mit der Nehmerin. Tag auch. Und wir steigen ein mit Joseph Malek, Dream Dancer.